Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist erneut André Peschke und es hat einen Grund, wir müssen heute Andres phänomenalen Tipprekord feiern, 6-5 auf der UFC 200 Card und ich würde mal sagen, das ist gar nicht so schlecht, André. Ja, schönen Dank auch. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein, aber jetzt muss ich auch wieder weg. Du, ich war nicht besser. Also man könnte fast sagen, dass die Kämpfe, die du falsch getippt hast, habe ich richtig getippt und andersrum. Aber es war auch eine schwer zu vorhersagende Card. Warst du trotzdem mit UFC 200 und vielleicht allgemein gefasst die komplette International Fight Week, warst du damit zufrieden oder gehst du als Fan ja eher enttäuscht aus diesem Wochenende? Also tatsächlich, wenn du mich jetzt auf ein Top- oder Top-Fazit festnageln wollen würdest, müsste ich enttäuscht sagen. Einfach weil die UFC 200 ehrlich gesagt nicht alles eingelöst hat, was ich mir davon versprochen habe. Das ist ganz ulkig, als das Ding das erste Mal so ein bisschen vorgestellt wurde, war ja eine lange Zeit einigermaßen komplett bis auf den Brock Lesnar-Kampf, habe ich schon gedacht so ein bisschen so, okay, ja, ist schon echt ordentlich und aber das Besondere war für mich immer nur, wie wahnsinnig viele interessante Sachen schon auf den frühesten Prelims stattgefunden haben. Aber die Maincard war tatsächlich nicht so, dass ich davor gesessen habe und in Ehrfurcht erstarrt bin. Da gab es andere Karten, auf die ich mich schon mehr gefreut habe. Dann hinterher war ich dann irgendwie so schon so ein bisschen angehypt und dann als rum war, habe ich gedacht so, ja, das war schon cool, aber war jetzt nicht so dieses monumentale Event, wo ich das Gefühl habe, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Und es war auch echt erschöpfend, ey. Nach 3 Tagen, ich bin ja dann am Wochenende zu meinen Eltern gefahren. Ich schaue MMA immer mit meinem Bruder. Was bedeutet, dass wir dann, als ich Samstagmorgen angekommen bin, da haben wir angefangen und haben den ganzen Kram nachgeholt, ja. Und dann war das halt Sonntagnachmittag zu Ende. Und da habe ich auch gedacht so, boah, jetzt hast du genug. Ich kann es nachvollziehen. Ich habe in der Tat am Freitag direkt angefangen mit Ultimate Fight Night. Also was ich da komme, UFC Fight Night, so heißt das ja. Dos Anjos gegen Alvarez. Und ich muss sagen, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das waren natürlich jetzt nicht die Mega-Headliner, die da gerade bei den Prelims am Start waren. Aber der Main Event und der Titelgewinn von Eddie Alvarez, der hat mich schon umgehauen. Das war schon ein phänomenaler Kampf und ich glaube auch ein bisschen, ja, ein sehr überraschendes Ende, muss man fast schon sagen. Absolut, ja. Da habe ich aber auch da gesessen und habe mir gedacht, so hier, Mensch, hier der Ricky mit seinem Mark Henry und so, hat er recht gehabt. Obwohl ich nicht auf Eddie Alvarez getippt habe, weil ich mir wirklich gedacht habe, Dos Anjos, der hat schon alles gesehen, sage ich jetzt mal so. Und der ist halt dafür bekannt, dass der wirklich wie so ein Sprinter aus den Startblöcken rausrennt und dich vernichten kann und oder brechen kann auch schon früh im Kampf und das sah ja zunächst auch so aus, dass das RDA einen guten Gameplan hat, aber der Alvarez ist einfach, man muss es vielleicht sogar so sagen, er ist vielleicht einer der besten Lightweights, die es jemals in diesem Sport gab. Man darf nicht vergessen, er hat den ehemaligen Strikeforce-Champion besiegt, er ist jetzt UFC-Champion, hat den ehemaligen UFC-Champion besiegt, hat den UFC-Champion davor besiegt, hat den WEC-Champion besiegt, den Bellator-Champion besiegt, ich glaube Dream-Champion war er auch mal. Also Eddie Alvarez ist vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt worden in diesem Kampf. Ja, offensichtlich. Ich glaube, bei dem Alvarez war es so, dass der die Niederlage gegen Cerrone, die hat, glaube ich, dazu geführt, dass man ihn erstmal deutlich runtergestuft hat. Das Problem mit Bellator ist ja immer, außer den Leuten, die sie von woanders hergeholt haben, es ist immer so schwer einzuschätzen, wie gut sind sie wirklich, weil sie sich ja eben in diesem Bellator-Umfeld bewegen, wo man immer so da sitzt und sich denkt so, ja, mein Gott, wenn du jetzt gegen Dave Rickles gewinnst, ne, der wird jetzt in der UFC irgendwo nicht über den 15. Rang rauskommen wahrscheinlich. Und das macht es halt extrem schwierig. Er hat gegen den Chandler ja sehr knappe Kämpfe gehabt dann in Bellator. Es war sehr ausgeglichen. Der wiederum wurde dann vor kurzem da von Brooks vermöbelt. Das heißt, da habe ich auch so ein bisschen das Zweifeln begonnen. Auch nach der Vorstellung gegen Cerrone. Die anderen Siege von Alvarez waren jetzt auch nicht irgendwie dominant in der UFC. Das war teilweise schon, sage ich mal, diskutabel, ziemlich knapp. Und deswegen habe ich eigentlich, obwohl ich vor Jahren, ehrlich gesagt, als dieses ganze Debakel war, ne, mit seinen Vertragsverhandlungen und wo er eigentlich weg wollte von Bellator, dann haben sie ihn nicht gehen lassen und so. Das war so eine Zeit, wo ich gedacht habe, Mensch, der Alvarez ist super und wenn der darüber käme, der wird sonst was reißen. Aber das habe ich alles schon wieder natürlich vergessen, ja. Der MMA-Fan hat ja ein kurzes Gedächtnis, ja, sonst das ist immer da und guckt sich die letzten drei Kämpfe an. Und ich habe halt echt gedacht so, na, das wird nichts. Und fairerweise, der Anfang von dem Kampf sah genauso aus, wie ich es erwartet habe. Und wenn er morgen oder innerhalb einem kurzen Zeitraum wieder gegen RDA kämpft, würde ich sofort wieder auf Dos Anjos wetten. Ja, geht mir auch so. Also wenn ich jetzt, wenn es ein Rematch geben sollte, ich vermute mal, dass es das nicht sofort gibt, würde ich, es ist schwierig zu sagen, ich würde jetzt natürlich gerne nochmal RDA sehen, bevor ich das jetzt final festlege, auf welche Seite ich mich da begebe. Denn ich glaube, unser Eindruck von Eddie Alvarez ist immer noch so ein bisschen getrübt. Und ich habe mal gerade geschaut, an was das liegen könnte. Und ich glaube, ich bin da etwas auf der Spur. Und zwar sehe ich gerade, dass vor dem RDA-TKO alle vier Kämpfe, die er bestritten hat, entweder eine Split-Decision waren für ihn oder eine Niederlage, wie gegen Donald Cerrone. Und das färbt natürlich schon so ein bisschen den Eindruck. Also es sind halt, wie du schon richtig gesagt hast, so Geschichten wie gegen Michael Chandler oder Anthony Pettis oder Gilbert Melendez, wo man vielleicht auch Argumente finden könnte, dass er diesen Kampf verliert. Ja, Split-Decision ist halt immer so eine Sache. Und deswegen wirkt das jetzt so überraschend. Aber wenn man sich mal zurückbesinnt und eben die Kämpfe wie gegen Aoki oder so nimmt, das sind halt Kämpfe, die haben schon, glaube ich, ein bisschen unter Beweis gestellt, dass das ein Typ ist, der auch in der UFC was reißen kann. Und ich freue mich auch, dass er der Erste ist, der in den beiden großen Organisationen, die wir jetzt nur noch haben, Bellator und UFC, jeweils den Titel halten konnte. Also das freut mich für RDA, weil es scheint ja auch ein sehr, sehr akribischer und harter Kämpfer zu sein, der einfach, ich sage jetzt mal, am Ball bleibt. Also wenig, wie drücke ich das jetzt am besten aus, wenig technisch und mit einem Plan an seine ganze Karriere rangeht, sondern mehr, ich kämpfe mich halt durch jeden Gegner durch und am Ende halte ich dann den Titel hoch. Also das, ja, da wird harte Arbeit belohnt, so könnte man sagen. Ja, das ist eine Kampfsau, ne? Ja, der ist so im besten Sinne. Ja, also wie gesagt, also der Pettis-Kampf, gab es ja ein paar Leute, die gesagt haben, sie haben das mit Pettis gesehen, kann ich nicht verstehen, ehrlich gesagt. Melendez also ja, ist halt so, aber ich glaube, der große Fehler, und da bin ich ja auch selber in das Fettnäpfchen reingetappt, ist natürlich Lightweight Division genauso zu betrachten wie zum Beispiel jetzt Middleweight oder sowas. Und die Gewichtsklasse ist so voll von wirklich hervorragenden Leuten. Man ist, glaube ich, das so gewohnt, dass in den Gewichtsklassen unterhalb der Top 5 ein starkes Gefälle eintritt. Und das ist halt bei Lightweight überhaupt nicht der Fall. Und dann eben, selbst wenn du gegen die Nummer 3, 4, 5, 7 oder sonst irgendwas nur knapp durchkommst, ist es halt trotzdem eine ziemlich stramme Leistung, wo du in anderen Gewichtsklassen sagst, also wenn du bis kurz vorm Titelkampf nicht alles weghaust, dann brauche ich mir das gar nicht anschauen. Da drängt sich natürlich die große Frage auf, gegen wen sollte Eddie Alvarez als erstes den Titel verteidigen. Sollte es ein Rückmatch geben gegen Dos Anjos oder bist du eher der Meinung, Nurmagomedov sollte direkt nach einer langen Verletzungspause eine Chance bekommen oder Tony Ferguson? Man muss jetzt ein bisschen im Konjunktiv sprechen, da der André noch keine Zeit hatte, sich die Sioux Falls Card anzugucken. Kann man jetzt natürlich noch nicht so richtig darauf eingehen, ob Ferguson sich diese Chance verdient hat oder nicht. Wen gibt's sonst noch? Nate Diaz, sollte der vielleicht Conor McGregor besiegen bei UFC 202? Welche Richtung tendierst du da in Sachen Titelverteidigung? Naja, also grundsätzlich würde ich immer erstmal Nurmi sagen, also Nurmagomedov, weil der, wenn er denn mal gesund war, einfach so fantastisch ausgesehen hat. Ich finde die Paarung zwischen Nurmagomedov und Alvarez eigentlich auch ganz cool. Also das würde ich mir, glaube ich, am meisten wünschen. Ferguson auch gut. Bin ehrlich gesagt bei Ferguson, auch wenn er sonst immer eine gute Figur macht, weiß ich nicht. Das ist auch so einer, wo ich immer noch nicht überzeugt bin, ob er tatsächlich Titelmaterial ist, auch wenn er wirklich gut ist. Da wäre ich mir nicht ganz sicher. RDA-Rematch auf gar keinen Fall. Also in einer Gewichtsklasse, die so voll ist von Leuten, die durchaus verdientermaßen einen Titelkampf bekommen könnten oder sowas, da muss man da keine Rematches machen. Instant-Rematches langweilen mich meistens sowieso. Ja, das stimmt. Also das ist auch das Problem, dass wenn du jetzt nicht Nurmagomedov nimmst als nächsten Gegner, bleibt eigentlich so auf den ersten Blick für Nurmagomedov nur RDA übrig als Top-Kämpfer in der Lightweight Division und die beiden haben es sich ja schon gegeben, sage ich jetzt mal. Und aus dem Grund macht der Kampf für mich wenig Sinn. Also man, wenn man so auf die Rankings guckt, macht es, glaube ich, am meisten Sinn, vielleicht auf den Diaz-Kampf gegen McGregor zu warten, weil es könnte natürlich einfach finanziell für die UFC ein großer Payday sein, wenn man Diaz jetzt nochmal einen Champion-Kampf geben würde. Wobei ich davon ausgehe, dass Nate Diaz gegen Alvarez nicht gewinnt. Ich glaube nicht, dass Diaz Alvarez besiegt, aber es wäre trotzdem ein interessanter Kampf, glaube ich. Ja, und dann muss man mal gucken, wenn der Ferguson heute oder gestern Nacht gewinnt, dann könnte man da vielleicht was mit Dos Anjos machen. So ja, als Ausscheidungskampf für den darauffolgenden Titelkampf vielleicht. Ja, das wäre top. Ja, wenn er den besiegt, dann ja, auf geht's. Du gehst natürlich jetzt bei dieser Diaz-Argumentation so ein bisschen davon aus, dass der wieder gewinnt. Ja. Viel interessanter wird's natürlich für alle Beteiligten, insbesondere für Alvarez, wenn Conor McGregor gewinnt und sagt, jetzt will ich halt trotzdem den Lightweight-Titelkampf haben als erstes. Dann stöhnen alle unten im Featherweight und sagen, oh mein Gott, ja, kommt der jemals wieder? Ist der Gürtel jetzt wirklich unser oder nicht? Aber das könnte ich mir theoretisch auch vorstellen, obwohl ich es echt komisch fände, wenn sie nicht jetzt dann nach dieser Nate Diaz-Nummer sagen, jetzt gehst du aber verteidigen. Aber nichtsdestotrotz, also, und das wäre natürlich für Eddie Alvarez, also wenn ich Eddie Alvarez wäre, würde ich mich nicht festlegen, bevor sich Conor McGregor nicht festgelegt hat. Das stimmt, wobei die, ich weiß nicht, ob du die bizarre Pressekonferenz gesehen hast mit Nate und Conor McGregor. Nate Diaz hat da nichts verstanden und das ganze Event war auch so ein bisschen davon getrübt, dass John Jones, sag ich mal, so ein bisschen abgefuckt hat im Vorfeld. Und da hörte es sich für mich so an, dass McGregor vorhat, natürlich jetzt gegen Diaz zu kämpfen. Er geht natürlich davon aus, dass er jetzt den Kampf gewinnt, geht dann in die Featherweight Division, um seinen Titel zu verteidigen und möchte dann ein drittes Mal gegen Nate Diaz kämpfen. So hat sich das für mich angehört. Die Frage ist natürlich, ob die UFC das mitmacht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das finanziell auch für die UFC interessant sein könnte. Das Ding mit Jose Aldo hat sich ja schon so ein bisschen jetzt wieder angebahnt. Bei UFC 200, da hat man ja schon wieder, also bei mir war es jedenfalls so ein bisschen das Kribbeln gespürt, dass man vielleicht doch nochmal die beiden gegeneinander stellen könnte. Das war bei mir eigentlich überhaupt nicht da. Also diesen Rückkampf wollte ich eigentlich nicht sehen, bis eben... Echt nicht? Nee. Das kribbelte bei mir die ganze Zeit schon. Ich hatte das Gefühl, dass Edgar Aldo so ein Stück weit in der momentanen Phase überlegen ist. Deswegen hätte mich der Kampf mehr gereizt, Edgar gegen McGregor. Weil Aldo gegen McGregor, das hat sich halt so lang hingezogen, bis es zu dem Kampf kam. Und ja, da war irgendwie dann so die Luft raus für mich nach dem Kampf. Das war einfach, ja, jetzt sind wir damit durch, okay, weiter geht's. Der Aldo ist nicht mehr auf dem Zenit, auf dem er mal war. Und man kann ihm vielleicht auch unterstellen, dass mit der USADA-Policy er das ein oder andere Problemchen bekommt, weil es deutete sich ja schon so in diese Richtung an, dass die Nova und Yao Guys und Girls jetzt ohne Hilfsmittel nicht ganz so erfolgreich sind. Aber das Blatt hat sich natürlich gänzlich gewendet jetzt bei UFC 200. Ja, also ich würde gerne jetzt nochmal diesen zweiten Kampf zwischen den beiden sehen, McGregor und Aldo. Ja, siehst du, hättest du mal auf mich gehört. Ne? Das war ja einer meiner korrekten Tipps mit dem Aldo. Aber ey, da muss ich kurz einschreiten. Nachdem wir darüber gesprochen haben, habe ich mir tatsächlich am Freitag oder am Samstag nochmal Gedanken darüber gemacht und habe dann bei dieser ominösen Countdown-Show, die ich auf YouTube veranstaltet habe, dann erklärt, warum ich nun doch für Aldo bin. Und ja, und das habe ich mir auch nochmal nachträglich dann so angeguckt und habe gedacht, Mensch, das ist eigentlich eine gute Argumentation, weil ich mir so dachte, okay, der Aldo oder der Edgar kann Aldo eigentlich nur auf dem Boden besiegen, aber wer oder wem gelingt es, Jose Aldo zu Boden zu ringen und vor allem da zu halten? In einem Stand-Up-Kampf ist Aldo Edgar überlegen, selbst wenn er ein bisschen abbaut im Vergleich zu früher, ist er aus meiner Sicht Edgar immer noch überlegen. Und dann kam ich selber zu dem Entschluss, nee, du müsst eigentlich für Aldo in diesem Kampf abstimmen, sage ich jetzt mal. Und ja, hatte dann im Nachhinein wenigstens noch recht. Ja, das siehst du mal. Ja, aber wir können ja mal bei der Gelegenheit ganz kurz wenigstens schnell über den Kampf sprechen, wo wir schon dabei sind, oder? Oder ja, springe ich zu sehr zuvor? Nö. Gut. Weil, also, fantastisch. Ach, war das gut. Also eindeutig für mich der wundervollste, großartigste Kampf von allen an den drei Tagen. Fand das fantastisch. Also ich hatte ja damals, als wir darüber gesprochen haben, habe ich ja schon gesagt, man vergisst immer, wie gut der Aldo ist, weil der so lange verletzt ist und dann sieht man ihn nicht mehr. Und jetzt war er vielleicht nicht so lange verletzt, aber durch den Knockout hat man ihn halt 13 Sekunden gesehen und dann davor war er wieder lange weg. Und das ist halt das große José Aldo-Problem. Das ist jedes Mal wieder sitze ich da und denke mir so, ja, aber was, wenn er zurückkommt und nicht mehr so gut ist wie früher? Und dann kommt er zurück und ist so gut wie früher und dann denke ich mir, ah, du Vollidiot, wieso hast du hier an José Aldo gezweifelt? Und mein Gott, wie fantastisch das gelaufen ist. Also mit welcher Nonchalance, mit welcher Verachtung er jeden Takedown-Versuch da abgewehrt hat vor allem. Ja, es war sehr beeindruckend. Vor allem, wie du richtigerweise sagst, nach so einer Niederlage, die ihm ja auch mental so ein bisschen zugesetzt hat. Man hat es ja auch im Nachhinein dann gemerkt, als er direkt nach dem Sieg sofort McGregor gesucht hat und gesagt hat, du bist der Nächste. Also das Ding hat er noch lange nicht verwunden. Aber man darf, glaube ich, da wirklich nicht unterschätzen, wie gut Frankie Edgar eigentlich ist. Ich meine, wir haben das ja alle gesehen. Und jetzt kommt da so ein José Aldo mit dieser Niederlage im Nacken sozusagen und trifft auf einen Frankie Edgar, der alles besiegt hat, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und zeigt eine derartige Performance. Also ich glaube so, wenn man berücksichtigt, wie stark der Gegner war, würde ich dir recht geben, dass das der Fight of the International Fight Week war. Aber für mich jetzt vom Spektakel her war der Jędrzejczyk-Gadelha-Fight noch einen Ticken oben drüber. Aber ich glaube, dass aus dem Grund, dass Gadelha halt in den Championship-Rounds so schwach dann wurde und die Kondition nicht ausreichte, hatte es da in dem Fall die Titelverteidigerin etwas leichter. Und José Aldo, das ich meine, wie hast du den Kampf gewertet? Hast du ihm alle 5 Runden gegeben? José Aldo? Muss ich nachdenken. Ich glaube ja, aber also, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube schon. Ich meine, es gab so ein, zwei Sachen, wo ich gedacht habe, so, nee, Quatsch, warte mal. Ich glaube sogar, ich habe gedacht, so die ersten 2 Runden war ich so ein bisschen im Zweifeln. Das waren so viele Kämpfe, es ist ein bisschen schwer, das jetzt so mit den einzelnen Runden im Kopf zu behalten. Ich weiß nur, ich war extrem begeistert, wie wahnsinnig gut er die Distanz gemanagt hat. Also da hatten wir ja vorher drüber gesprochen, dass ich das schon immer faszinierend fand, wie unglaublich gut er ist darin, genau die richtige Distanz immer zu finden. Und da hatte ich ja auch vorher schon gesagt, dass es gerade bei den Verbesserungen, die Edgar wirklich unzweifelhaft im Stand-Up hatte, trotzdem halt ein Riesenproblem ist, weil die Verbesserungen halt genau in der Region liegen, wo er wahrscheinlich erst recht aufs Maul kriegt. Das war ja dann sogar noch besser, als ich es mir je hätte erträumen lassen. Und also auch die Reaktionsgeschwindigkeit von Aldo und das ganze Timing von dem Kerl. Ich muss da immer an die Beschreibung denken von Stephen Bonner, Forrest Griffin, nachdem er gegen Anderson Silva gekämpft hat, wo er sagte, er stand so da drin und er hat die ganze Zeit nur gedacht, Silva schaut ihn an und denkt sich, was machst du eigentlich da, du lahmarschiger Junge. Ja, und das war halt die ganze Zeit, ich habe echt immer gedacht, so unfassbar, Edgar ist so schnell, und in vielen, was er macht, so gut, gerade im Wechsel zwischen diesen beiden Phasen, zwischen Stand-Up und dem Takedown-Versuch. Und es war nichts zu holen für ihn. Also gar nichts. Es ist Wahnsinn. Ja, also ich gebe dir recht, die ersten beiden Runden fand ich auch extrem knapp. Da hat Aldo eigentlich immer erst so in den letzten 60 bis 30 Sekunden aufgedreht und hat sich so bei mir jedenfalls die Runden immer noch geschnappt. Aber insgesamt war der Kampf, wenn man den wirklich Runde für Runde durchgeht, deutlich knapper, als er so im Nachhinein erscheint. Also es sieht zwar auf dem Punktzettel deutlich aus, jedenfalls auf meinem, aber es war jetzt nicht so, dass Edgar überhaupt keine Chance hatte oder so. Also das war immer noch ein guter Edgar, den wir da gesehen haben. Aber man muss natürlich sagen, Frankie Edgar, der kann einem jetzt natürlich richtig leid tun. Ich meine, anders gefragt, glaubst du, dass er nochmal einen UFC-Titel halten kann oder war das jetzt die Chance und die ist ihm jetzt durch die Lappen gegangen? Ein bisschen davon ab, wie haltbar der noch ist, aber der ist, glaube ich, sogar älter als Aldo. Ne? Wir haben es letztes Mal schon festgestellt, Aldo ist sogar nur 29. Ja. Ich glaube, Edgar ist schon über 30. Das heißt, aufzurufen. Selbst die Zeit spielt jetzt nicht auf seiner Seite. Vor allen Dingen in so einer Division, wo es halt auf Schnelligkeit und sowas ankommt. Und das ist halt dann immer ein Problem, wenn du älter wirst, dass das natürlich dann so ein bisschen schwindet. 34 ist der, ja. Der Edgar. Ja, ja, ja. Also ja, nicht mal den Vorteil hätte er da auf seiner Seite. Der Aldo ist halt, nach wie vor natürlich mit den ganzen Verletzungen so ein Kandidat, wo ich immer nicht sicher bin, ob nicht irgendwann der Punkt kommt, wo er so kaputt ist, dass er dann rapide abfällt. Das war ja auch dieses Mal wieder diese große Unbekannte. Aber solange das nicht passiert, weiß ich nicht. Im Moment ist halt das, also ein Interesse an einem weiteren Aldo-Edgar-Kampf dürfte damit ziemlich auf Null sein. Ja. Er ist jetzt so in dieser Situation. Wer war das? War das St. Pierre oder so, der zu Koscheck damals gesagt hat, bei dem Rematch so, okay, das machen wir jetzt noch einmal, aber für ihn wird es echt blöd, weil danach sehen wir uns nie wieder. Ja, absolut richtig, ja. Und ich glaube, jetzt ist Edgar in der gleichen Situation. Solange Aldo im Featherweight bleibt, jetzt wieder hochgehen bei der jetzigen Besetzung, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Und es gab ja schon Spekulationen, ja, ob er noch tatsächlich das Bantamweight schafft. Aber irgendwo ist halt auch selbst für Frankie Edgar der Punkt erreicht, wo es nicht mehr weiter runtergeht. Ja, und die Weightcuts werden nicht einfacher, wenn du älter wirst. Ein bestes Beispiel haben wir da auch auf der UFC 200 Card gesehen mit Johnny Hendricks, der ja den Weightcut an sich schon abgefuckt hat. Und man muss natürlich sagen, also ich habe mir jetzt ein paar Podcasts angehört und waren auch häufiger Wrestler zu Gast. Und die haben alle gesagt, also wenn du wirklich nur so ein Viertelfund über dem Gewicht bist, das ist ungewöhnlich. Also das ist dann wirklich schon kurz vorm Herzstillstand sozusagen. Normal schafft das ein Wrestler dann diese 250, was sind das denn dann? Also Pfund und was ist dann drunter? Viertel Pfund, ach so, ich meine aber Viertel Pfund. Dann sagt man 0,25 Pfund, so einfach ja. Geht das. Also die schaffst du normalerweise dann noch zu drücken. Das ist ihm nicht gelungen im Kampf gegen Calvin Gastelum. Sah er dann auch wirklich nicht besonders gut aus. Es war jetzt auch nicht so, dass er ja total schwach war oder gar keine Chance hatte, diesen Kampf zu gewinnen. Aber nicht vergleichbar mit dem Johnny Hendricks von vor 2-3 Jahren. Hast du da eine Erklärung, was mit dem los ist? Also sorry, da haben wir drüber diskutiert und da habe ich ja schon spekuliert, ob Johnny Hendricks, da gab es ja auch schon die Episode mit George St. Pierre, der gerne Dopingtests haben wollte und Johnny Hendricks hat sich da so ein bisschen rauslaviert. Dann hatten wir da schon drüber gesprochen, ob da eher nicht auch jemand ist, wo man so den Abfall in Leistung vielleicht der strengeren Anti-Doping-Politik zuschreiben sollte. Und da mache ich jetzt persönlich, also für mich als Fan, ja, der solche Kurzschlüsse ja ziehen darf, erstmal den Stempel drauf, weil, also Vergleich den Hendricks gegen Lawler mit dem Hendricks gegen Gastelum. Also entweder ist es das oder irgendwo ist bei ihm mental etwas völlig aus der Bahn geraten. Keine Ahnung, es kann natürlich auch sein. Bin da natürlich, das haben wir beim letzten Mal schon festgestellt, was diese ganze Doping-Geschichte angeht, total zynisch, weil wir jetzt aktuell in dieser Umbruchsphase noch sind. In 2 Jahren oder sowas höre ich damit hoffentlich auf. Aber jetzt, nachdem dieses USADA-Zeug noch so frisch ist und man sieht auf einmal die ganzen Titel wechseln die Hände, ganz viele Leute haben auf einmal eine völlig unterschiedliche Leistung, die sie da zeigen und so. Und da fällt es mir halt schwer, das nicht darauf zu schieben. Und dann bin ich jetzt natürlich total paranoid und sehe überall ehemalige Doper, die jetzt in ihrer Leistung abfallen. Und beim Hendricks, naja, also das ist so meine Erklärung, ehrlich gesagt. Kann man dann, wenn man so an die Sache rangeht, kann man dann auch sagen, dass Anthony Pettis vielleicht zu den Kämpfern gehört, die unter Umständen sich illegaler Hilfsmittel bedient haben? Weil auch da ist ja ein extremer Leistungsabfall zu beobachten. Also ausschließend tue ich so keinen. Aber bei Pettis habe ich tatsächlich eher den Eindruck, dass das eine Frage der stilistischen Paarung ist. Da sind jetzt einfach so viele andere Leute in dieser Lightweight Division, mit denen er einfach nicht klarkommt. Auch damals, also der hat ja damals auch schon in diesem Guida-Kampf keine gute Figur gemacht. Mhm. Gegen Benson Henderson hat er sich dann gut geschlagen, aber ja, also auch da weiß ich nicht, wenn die jetzt 10-mal gegeneinander kämpfen, ja, und er da nicht zum Beispiel die Armbar dann kriegt. Wer weiß. Bei Pettis weiß ich es echt nicht so genau. Ich meine, der hat natürlich auch Dinge getan, wo man, also jedes Mal, wenn jemand Dinge tut, wo dann hinterher alle sagen, ist ja unglaublich, ja, das ist ja wirklich total übermenschlich, wo du dir so denkst, ja, warum eigentlich, ja, genauso wie das, wie bei Cain Velasquez und seiner Cardio für ein Heavyweight und so immer, da fragst du dich halt immer so, ja, wie geht das eigentlich? Aber gibt natürlich auch einfach so Ausnahmeathleten, muss man halt natürlich immer aufpassen, dass man sich nicht irgendwie so aus dieser total pessimistischen Perspektive dann immer alles versaut und immer nur da sitzt. Das sind ja alles nur chemisch weiterentwickelte Typen. Was ich mich bei Hendricks auch frage, ist, ob man sich vielleicht von diesen zwei krassen Knockouts hat blenden lassen gegen Campman und gegen Fitch. Denn das war ja so das Ding, als er Campman und Fitch wirklich in Mark-Hunt-Weise ausgenockt hat. Und danach hat man das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen den Fokus aufs Wrestling verloren hat. Nicht gänzlich, aber schon so ein bisschen sich mehr auch auf seine Punching-Power verlassen hat. Und wenn man sich das mal so anguckt, er hat Fitch ausgenockt, spektakulär, gar keine Frage, dann gegen Kostchek nur eine Split-Decision gewonnen. Gegen Campman wieder klarer Knockout. Gegen Carlos Condit meine ich mich zu erinnern, dass es ein enger Kampf war. Die dritte Runde ging dann an Condit. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wenn jetzt das ein Main-Event-Kampf gewesen wäre, hätte es auch gut sein können, dass Johnny Hendricks dieser Kampf noch entgleitet. Dann hätte er den Titelkampf, dann hätte er den Titelkampf gegen GSP nie bekommen. Jetzt kann man sagen, GSP war zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr der GSP, der er mal war. Und weißt du, also vielleicht war es auch einfach so, dass Hendricks mehrere Dinge so ein klein wenig in den Schoß gefallen sind. Natürlich die Lawler-Kämpfe, die beiden, die waren dann schon beeindruckend, die waren schon gut, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sich vielleicht wirklich hat so ein bisschen blenden lassen von den Performances, so ich sag mal von Ende 2011 bis Ende 2013, dass das so ein bisschen uns vielleicht auch auf eine falsche Fährte gelockt hat. Und ich sage jetzt nicht, dass das der Johnny Hendricks ist, den man eigentlich zu erwarten hat, den wir jetzt gesehen haben, aber ja, ich weiß nicht, ob wir den nicht so ein bisschen überschätzt haben in seiner Titelregentschaft. Also der Fitch-Kampf, alleine da ist ein John-Fitch-Kampf, das weiß man schon, der ist so lange her, da blendet nichts mehr. Und jemand, der beinahe George St. Pierre geschlagen hätte und der einmal Robbie Lawler geschlagen hat und dann alles andere Mal nur knapp verloren hat gegen Robbie Lawler, der dann so eine Figur macht gegen Calvin Gastelum. Also bei aller Liebe, so gut ist Calvin Gastelum nicht. Also das ist, ich gebe dir schon recht, man kann da durchaus das ein bisschen überbewerten und da zu einer Fehleinschätzung gelangen, aber doch nicht zu so einer Fehleinschätzung. Der Gastelum sah jetzt nun auch nicht aus, als wäre er jetzt irgendwie das Wunderkind. Nee, also das würde ich auch nicht sagen. Also ich stelle mir halt die Frage, für Hendricks, wie geht's für den jetzt weiter? Du kannst ihn eigentlich nicht in der Welterweight Division antreten lassen, weil du musst damit rechnen, dass er entweder stirbt oder das Gewicht nicht schafft. Beides wäre für die UFC nicht so besonders gut. Und in der Middleweight Division wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht, welchen Topkämpfer er besiegen könnte. Ach, die Middleweight Division haben wir doch schon auch drüber gesprochen. Die ist ja eigentlich ziemlich schwach besetzt. Also da hat er bessere Chancen wahrscheinlich als im Welterweight. Ja, jetzt pass mal auf. Also Bisping wird er nicht besiegen. Rockhold? Na, Bisping. Jemand, der K.O.-Power hat, natürlich. Also das ist halt wie Dan Anderson, ne? Da kommen wir noch zu. Aber natürlich kann er da gewinnen. Da spiele ich dann die amerikanische Nationalhymne, aber. Ich würde nicht auf Johnny Hendricks setzen, weil Bisping jetzt einfach auch so auch auf einem Level ist, ne? Takedown Defense ist extrem solide, dann auch noch eine Gewichtsklasse höher, wo es für den Wrestler immer schwieriger wird und ganze Footwork und so von Bisping ist inzwischen auch echt ziemlich gut und deswegen würde ich schon glauben, dass der Bisping den Kampf gewinnt, aber da würde ich schon Hendricks durchaus eine Chance geben. Okay, dann hat er hier die Lucky Punch Chance. Okay, das hat sich mir gefallen. Aber Rockhold, Whiteman, Jacare, da wird's schon eng. Vitor Belfort und Anderson Silva, selbst da würde ich noch ein kleines Fragezeichen dahinter machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hätte, dass wenn Johnny Hendricks in die Middleweight Division geht, dass er da in absehbarer Zeit ein Titelkandidat werden würde. Das glaube ich nicht. Nee, Champion wird er da jetzt wahrscheinlich auch nicht. Aber ich glaube, da wird er sich wahrscheinlich vielleicht höher im Ranking einlisten können als bei Welterweight, so gefühlt zumindest. Also mal gucken, wie der Whiteman zurückkommt. Mhm. Also Johnny Hendricks, ich habe schwer im Kopf, aber wenn man sieht, wie schwer dieser Weightcut für ihn zu sein scheint, kann er jetzt nicht so mega klein sein für Middleweight, würde ich jetzt einfach mal vermuten, vielleicht irre ich mich da. Meinst aber du von der Körpergröße? Ja, einfach so genau. Ja. So Körpergröße von, ist er 1,75, nee, das ist die Reichweite, 1,75, doch, ist auch die Körpergröße in dem Fall. Das ist schon ein bisschen klein, ja, also, oder? Ja, ich würde auch sagen, man sollte so die 1,80 kratzen, wenn man in der Middleweight Division Erfolg haben möchte. Ja, das ist vielleicht natürlich doch nicht so eine gute Idee. Das ist schwierig. Schau mal, was so ein Whiteman hier aufs Maßband bringt. Der ist 1,87. Ja, ich würde sagen, der ist echt groß. Hm. Ja, okay, also vorher, ich hätte gedacht, der Hendricks ist größer. Ja, dann ist er halt am Arsch, würde ich sagen. Okay, dann haben wir das abgehandelt. Ja. Ja, er hält sich in der Welterweight Division noch in den Top 10, ist zwei Plätze nach unten gefallen, hat mit Gastelum sozusagen die Plätze getauscht. ja, auch da ist es natürlich dann interessant, wie sich Lawler bei 2-0-1 gegen Woodley schlägt und Maya natürlich gegen Condit. Das wird auch noch ein interessanter Kampf werden. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich Johnny Hendricks entscheiden wird, was seine Rückschlüsse sind, was er verändern möchte. Und Fakt ist eins, er muss was tun, denn ansonsten, glaube ich, wird die UFC sich das auch nicht ewig mit angucken. Also ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt irgendwie direkt entlassen, aber irgendwann sollte es mal wieder aufwärts gehen. Ich möchte es mal so ausdrücken, ja. Irgendwann sollte er die Kurve wieder bekommen. Ein schöner Kampf wäre vielleicht jetzt gegen Tarek Seferdin oder so. Das könnte ich mir schön vorstellen. Die hatten noch keinen Stell dich ein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich schau mal. Nö, aber der kommt auch von der Niederlage gegen Rick Story. Ja, könnte man noch machen. Seferdin gegen Hendricks, habe ich schon gebuckt. Genau. Zack. Fertig, Johnny Hendricks. Trainingscamp. Noch einen Kampf, den ich unbedingt kurz ansprechen möchte von UFC 200. Und zwar Brock Lesnar gegen Mark Hunt. Und da nehme ich gleich noch einen zweiten Kampf mit rein, denn ich finde, beide sind stylistisch so ein bisschen vergleichbar. Daniel Cormier gegen Anderson Silva. Man muss natürlich erstmal sagen, wir haben so ein bisschen darüber gerätselt, wer für John Jones einspringen könnte letzte Woche. Und ich meine mich zu erinnern, nachdem wir fertig waren mit Podcasten, hast du noch kurz geschrieben, die UFC dementiert, dass Anderson Silva DCs neuer Gegner wird. Natürlich wurde er es dann, denn alles, was die UFC dementiert, wird auch irgendwann so eintreten. Ja. Da gibt es genügend Beispiele. Ja, wir werden nicht verkauft. Ja, genau, steht nicht zur Debatte. Ja, also da gab es ja den großen Aufschrei, um das mal kurz so das Fass aufzumachen, dass Daniel Cormier nicht so richtig den Kampf angenommen hat und den halt nur auf dem Boden bestritten hat und einfach kein Risiko eingehen wollte. Da wurde auch für ausgebuht, hat viel Kritik für einstecken müssen. Andererseits hat Brock Lesnar Jubelstürme, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, ausgelöst mit seiner Art und Weise, Mark Hunt am Boden zu halten. Beide Kämpfe, wie gesagt, aus meiner Sicht relativ vergleichbar, wie sie abliefen, aber die Reaktionen waren so unterschiedlich, dass man definitiv darüber mal reden muss. Wie siehst du, es hat Daniel Cormier da eine Chance verpasst, dem Publikum eine Show zu bieten, oder war das einfach der einzig richtige Weg, diesen Kampf anzugehen? Das ist okay. Also erstmal sind es zwei grundverschiedene Fälle. Bei Brock Lesnar wusste man, wenn er tatsächlich im Stand-up versucht, gegen Mark Hunt zu gewinnen, dann wird das nicht gut für ihn enden. Das wäre völlig idiotisch gewesen für ihn. Und dementsprechend, also man war sich ja nicht mal sicher, ob er mit einem Wrestling-Gameplan gegen Mark Hunt gewinnen kann. Man dachte ja, Mark Hunt hat inzwischen Takedown-Defense, die gut genug ist, um das aufzuhalten. Kluge Analysten haben natürlich vorhergesehen, dass das nicht der Fall sein würde. Aber ich glaube, der Hunt-Lesnar-Kampf war ja eigentlich ein Haufen Scheiße. Aber die ganze Zeit war es sauspannend, weil ich die ganze Zeit immer nur dachte so, oh mein Gott, sie stehen, oh Gott, gleich ist er tot. Und dann ist meine Wette futsch. Die hat mir nämlich so ein bisschen den Arsch gerettet, was Wetten auf UFC 200 anging. Und umgekehrt am Boden habe ich dann immer gedacht so, so richtig viel macht er nicht, überlebt der Hunt oder schafft das jetzt und so. Also dadurch, dass beide in einer Phase des Kampfes so hoffnungslos unterlegen waren, aber es trotzdem zwischen diesen beiden Phasen gewechselt hat, blieb es, finde ich, spannend. Und bei Cormier Silver galt es nur sehr eingeschränkt. Cormier hat halt das total locker nach Hause geritten und war auch noch deutlich dominanter, finde ich, als Lesnar. Und im Stand-up mit Anderson Silva in seiner heutigen Version war es halt riskant, aber nicht unmöglich für Daniel Cormier. Und aus so einer Fanperspektive hätte ich auch gesagt, so, Daniel Cormier, jetzt bitte, ja, der, ein fetter Anderson Silva, ohne Gallenblase, ja, also wer gewinnt denn Kämpfe ohne Gallenblase? Ja, jetzt sei ein Mann, bleib stehen, ja, und entweder hau ihn um, ja, oder bezieh halt Prügel wenigstens, bevor du zu dem safen Wrestling-Gameplan übergehst, ja, lass dir mal ein paar einschenken, dass ich sehe, okay, er muss das so machen, aber versuch's wenigstens. Und das hat er halt nicht gemacht. Umgekehrt natürlich, aus einer Daniel Cormier-Perspektive hat er alles richtig gemacht, ja, den Kampf durfte er nicht verlieren, das wäre ziemlich schäbig gewesen, so für den Light-Heavyweight-Champion gegen den alten Anderson Silva aus dem Middleweight zu verlieren, da hätten alle jetzt angefangen angefangen zu sagen, ja, er ist nicht nur ein Papier-Champion, weil Jones nicht da ist, sondern eigentlich auch noch, weil er gegen Anderson Silva in einem Kampf verloren hat, der zwar nicht, wo nicht der Titel auf dem Spiel stand, aber warum eigentlich nicht? Also von daher, ich kann das total verstehen, wieso er das so gemacht hat. Ist auch wieder ein bisschen fragwürdig, wie gut hätte Daniel Cormier dagestanden, wenn er jetzt einen Anderson Silva, der kurzfristig eingesprungen ist, der inzwischen alt ist und vielleicht auch seine Steroide nicht mehr nehmen darf, einfach umgehauen hätte. Hätten die Leute dann gejubelt? Anderson Silva hat halt so ein Standing auch in der Fan-Community. Vielleicht war das sogar der beste Weg aus der Perspektive. Ich frag mich halt, ob Daniel Cormier einfach mental überhaupt in der Lage war, so einen Kampf jetzt spektakulärer zu bestreiten, weil ich mag mir gar nicht ausmalen, wie schwierig das sein muss, innerhalb so kurzer Zeit so ein Wechselbad der Gefühle durchzuleben. Und es ist ja nicht nur, dass der Kampf gegen John Jones weggefallen ist, er hat im ersten Moment auch einen riesen Payday verloren, dann hat er wieder so ein bisschen zurückbekommen, das finde ich auch spektakulär, dass er dann nicht dieselbe Kampfbörse bekommt wie im John Jones Kampf. Natürlich, es ist ein neuer Kampf, der wird neu verhandelt und wahrscheinlich war das dann die einzige Möglichkeit, überhaupt noch Geld zu bekommen für Daniel Cormier. Dennoch finde ich es ein bisschen schwach von der UFC, die sich für 4 Milliarden US-Dollar verkauft wird und dann sparen sie aber dabei einem Kämpfer ein, der wirklich die Hölle durchgemacht hat, kurz vor seinem wahrscheinlich wichtigsten Kampf. Also ich denke schon, dass man bei Daniel Cormier einfach vielleicht auch seitens der Zuschauer noch ein anderes Problem hat, dass es nicht nur der Kampfstil ist, sondern dass es auch dieses Saubermann-Image ist, das er verkörpert. Ich glaube, damit haben viele ein Problem. Das ist natürlich, wenn man einen Sport betrachtet, ein bisschen unfair, ja, also wenn du dann sagst, der kann von mir aus gut kämpfen, aber der ist halt so vom Charakter nicht der eckige Typ, den man sich gerne angucken würde, der einfach, sag ich mal, so angreifbar ist und aber auch gleich unterhaltsam ist und so. Das ist halt so ein Saubermann. Und ich glaube, dass das da auch noch so ein bisschen mit eingeflossen ist in die Buhrufe gegen Daniel Cormier. Und man wünscht sich wahrscheinlich auch bei so einem Event wie UFC 200, dass es so zu so einer Cinderella-Story kommt, dass Anderson Silva das Event rettet, in Anführungsstrichen, und dann auch noch Daniel Cormier ausnockt. Das wäre natürlich so, ja, so machst du Filme im Endeffekt. Und bei Lesnar, um das auch mal vorwegzugreifen, war ich halt wirklich beeindruckt mit was für eine Leichtigkeit, ich mache aber Anführungsstrichen in der Luft, er Mark Hunt am Boden halten konnte. Also jeder weiß, dass Brock Lesnar am Boden eine Maschine ist, aber es war halt, es wirkte halt, als ob der eine überhaupt nicht weiß, was er macht und der andere spielt mit ihm. Das war fast so, wie wenn der größere Bruder dich vermöbelt und dann hat der Lesnar ja auch noch im Ground and Pound, egal aus welcher Position, die Möglichkeit, dich wirklich so zu vermöbeln, dass du da wirklich aus eigentlich ungefährlichen Positionen ganz, ganz schnell mal so einen Kampf abgeben musst. Und das fand ich extrem bemerkenswert, wie stark Brock Lesnar diesen Kampf bestritten hat gegen Mark Hunt, auch über diese 3 Runden, was ja auch nicht leicht ist für so einen schweren Mann. Ja, also wie gesagt, also was bei dem Teil mit dem Ground and Pound, da war ich nicht überrascht. Das hatte ich ja quasi eigentlich schon so vorher prognostiziert. Da waren wir uns doch, glaube ich, sogar auch vorher einig, dass wir gesagt haben, sobald das Ding am Boden ist oder sowas, da steht Mark Hunt erstmal nicht mehr auf. Ich muss das kurz konkretisieren. Ich dachte halt, dass Mark Hunt wenigstens irgendwie versucht, sich zu drehen und zu wenden oder auch mal selbst aus der Rückenlage Schläge setzen kann, die Brock Lesnar zum Handeln zwingen. Aber es war halt so dominant, auch die Takedowns. Ich habe auch gesagt, Mark Hunt hat, es wird zwar gesagt, er hätte eine gute Takedown-Defense, aber er hat halt auch noch nicht so ein Kaliber wie Brock Lesnar im Octagon gegenüber gestanden. Ja, und vor allem die Takedowns, das war ja so lächerlich. Also das war ja auch wieder eine Verbindung aus der Formel. Erstens Lesnar, ein guter Wrestler, aber zum anderen halt, also auch da wieder, die Stärke. Also wie er den Hand da manchmal einfach hochgehoben hat. Also das war ja teilweise noch nicht mal so technisch brillant, sondern einfach nur brutale Stärke. Einfach nur so, ja, dann hebe ich Mark Hunt halt hoch. Ja, was soll's? Mein Schwerpunkt ist vielleicht gerade so unter seinem, aber wurscht. Was soll's? Ja, es ist halt, Boden. Ist kein Mensch mehr. Ich sag das immer wieder, wenn man sich überlegt, dass Brock Lesnar und zum Beispiel Joanna Jędrzejczyk beides dieselbe Gattung sind sozusagen. Ja, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Das sind zwei unterschiedliche Lebensarten aus meiner Sicht. Das kann nicht beides ein Mensch sein eigentlich. Also das ist wirklich unfassbar, wenn man diesen Typen im Oktagon sieht. Es ist beeindruckend, absolut. Die große Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, also das, man kann nur drüber spekulieren, macht Brock weiter? Es heißt, er ist weiterhin unter Vertrag bei der UFC, er muss auch weiterhin Dopingproben über sich ergehen lassen, also er ist weiterhin in diesem USADA-Pool, ist nicht direkt wieder zurückgetreten, aber er hat halt gesagt, ja gut, Brock Lesnar macht das, was Brock Lesnar will, und wir sehen mal weiter, wie das jetzt hier für mich läuft. Was ist deine Prognose? Sehen wir ihn 2016 sogar nochmal im Octagon? Das ist echt eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich würde fast tippen, ja, aber es wird wahrscheinlich sowas Enttäuschendes, beziehungsweise wie lange ist ein Mir gesperrt? 2 Jahre, der kommt nicht mehr zurück. Oh, ja, shit. Ja. Weil ich hätte gesagt, wenn Frank Mir noch auf der Karte steht, dann auf jeden Fall. Aber das, da war mir gerade kurz entfallen, dass der ja das Problem mit seinem Känguru-Steak hatte. Wer ist denn sonst noch ein guter Kampf für Brock Lesnar, ehrlich gesagt? Ja, ich tendiere natürlich sofort immer wieder zu diesem Overeem-Rematch. Gegen Cain Velasquez möchte Brock Lesnar nicht kämpfen, sage ich jetzt mal so. Weil ich glaube, Cain Velasquez, um den ja auch mal zu erwähnen, möchte momentan überhaupt niemand im Octagon gegenüberstellen. Also Cain Velasquez ist auch einer, der mir im Gedächtnis geblieben ist in Sachen UFC 200, weil seine Performance gegen Travis Brown auch wirklich unfassbar gut war. Erstaunlich gut zurückgekommen. Also da hatte ich ehrlich gesagt noch die größeren Zweifel. Da hätte ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich da festgelegt habe, aber wenn ich, hätte ich raten sollen, hätte ich echt gedacht, dass er da schwach aussieht, aber gewinnt. Aber der Brown ist auch echt nicht so gut. Das ist schon wieder so ein wie Bigfoot damals, wo ich mir denke, so, ja, okay, den macht er platt, aber schauen wir mal, wie es weitergeht, Cain Velasquez. Bei Brown musst du aber berücksichtigen, er wird von Edmund Tavardian trainiert. Und das stimmt, also das ist, der wird es wahrscheinlich sogar schaffen, dass John Jones seine Kämpfe verliert. Also von daher muss man da so ein bisschen berücksichtigen, dass das. Das war auch übrigens, glaube ich, auch Teil unserer Begründung dafür, warum wir auf Cain Velasquez getippt haben. Immer gegen Edmund Tavardian tippen. Ich habe auf Reddit gelesen, sein Rekord, ach, den würde ich mir jetzt gerne mal hervorrufen, ist irgendwie so mit seinen UFC-Kämpfern 5 und 18 oder so. 10 davon Rousey wahrscheinlich. Genau. Also es ist wirklich erschreckend, was der Typ verbricht, muss man fast schon sagen. Bei Brock Lesnar, bei zukünftigen Kämpfen, musst du natürlich immer die großen Dinger bringen, aus meiner Sicht. Da kannst du jetzt nicht hier so ein Derek Lewis oder sowas nehmen. Und aus meiner Sicht wäre natürlich ein Titelkampf immer interessant. Nicht jetzt, weil ich der Meinung bin, dass Brock Lesnar schon um den Titel kämpfen könnte, aber es wäre halt einfach für die Pay-Per-View-Verkäufe eine Riesennummer. Dann natürlich das Rematch gegen Overeem. Könnte man eine schöne Story drum spinnen. Und mich würde auch ein JDS-Kampf ehrlicherweise interessieren, weil JDS hängt ja auch so ein bisschen in den Seilen, hat gegen die Top-Leute verloren. Sah zwar zuletzt wieder besser aus, aber so richtig hat man nicht das Gefühl, dass er um den Titel gerade angreifen könnte. Und dann vielleicht so ein Lesnar-Kampf, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Hätte man wieder so ein schönes Striker gegen Wrestler-Ding, nur sozusagen nochmal so im nächsten Level für Brock Lesnar. das könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Ja, ich kann mir da so einiges vorstellen. Es gibt zig Paarungen, die ich gerne sehen würde mit Lesnar und die auch durchaus spannend wären. Ich weiß nicht, wie viele ich mir davon vorstellen kann, dass er sie annimmt. Ich habe noch arge Zweifel, ob Brock Lesnar tatsächlich zurückgekommen ist, um ernsthaft nochmal einen Titel anzustreben. Also außer er kriegt jetzt halt direkt nochmal einen Titelkampf hingeworfen oder so, aber sich da nochmal hochzuarbeiten. Ich hätte halt echt gedacht, er macht jetzt halt noch mal 1-2 große, interessante Paarungen, aber halt so auf diesem Handkaliber. Deswegen habe ich sofort an mehr gedacht, dass der natürlich nicht mehr da ist. Boah, ist echt schwierig. Mein Lesnar dos Santos, ja klar, schaue ich mir das an. Wenn Overeem den Titel gewinnen sollte, dann wäre so ein direktes Rematch um den Titel sicher auch echt interessant. Overeem ist nach wie vor ein Kampf, den er meiner Meinung nach gewinnen kann. Weil wenn er den eine Runde auf dem Boden verarztet, weiß ich nicht. Selbst jetzt in der neueren, etwas geschrumpften Version von Overeem kann ich mir trotzdem gut vorstellen, dass dann die Luft raus ist und wir wissen alle, dass es dann sehr viel einfacher wird gegen ihn. Das ist richtig. Overeem hat aber auch ein gutes Jiu-Jitsu. Es könnte auch für Brock Lesnar so ein Kampf werden. Also zum Beispiel gegen Verdum möchtest du als Brock Lesnar auch nicht kämpfen. Ja, also kannst du fast nur verlieren. Weil ich bin mir nicht so sicher. Halt, ja. Also Verdum würde ich fast noch ja als Ausnahme durchgehen lassen. Bei Overeem wäre ich mir schon nicht mehr so sicher. Also ich meine, ja, der ist wirklich, wirklich viel besser am Boden, als man immer denkt. Aber wenn wenn du so einen starken Top-Control-Wrestler hast, auch noch in der Größe, mit der Stärke wie Lesnar, dann, wenn der Jiu-Jitsu-Kämpfer ihm nicht Lichtjahre voraus ist, habe ich sofort Zweifel, dass ihm das irgendwas nützt. Wenn der Lesnar dann einigermaßen konservativ ist in dem, was er macht, glaube ich, da passiert dann relativ wenig. Overeem ist so an der Grenze. Kann ich mir vorstellen, dass das reicht? Weiß ich aber nicht. Und bei Werdum wäre ich dann schon wieder so an dem Punkt, wo ich mir denken würde, so ja, okay. Aber auch da, bei dem Werdum-Kampf mit Overeem, war Overeem dann am Schluss, als Werdum schon so ein bisschen die Puste ausging, der lag dann auch in seiner Guard rum, dem ist auch nichts passiert. Ja, das stimmt. Was hältst du von einem Lesnar-Fedor-Kampf? Also, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Fedor unterschreibt bei der UFC. Das ist gut. Das ist super. Das ist perfekt. Stimmt, Fedor. Ja, das ist ideal. Wobei der jetzt am Montag mit Bellator, mit Scott Coker und Lennox Lewis in London unterwegs war. Da findet ja am Wochenende dieses Bellator London Event statt, nenne ich es jetzt einfach mal. Ist doch dieses Wochenende, ich glaube schon. Oder nächstes. Also zeitnah. Nächstes. Ja. Aber der chillt ja die ganze Zeit schon immer mal bei Bellator-Events rum. Das genau. Hat relativ wenig zu bedeuten per se. Ich habe schon das Verlangen danach, dass Fedor einmal in der UFC kämpfen muss. Und dann ist es natürlich schwierig, gegen wen soll er da kämpfen, wenn man jetzt Lesnar mal rausnimmt. Man hat das Gefühl, aber Lesnar ist perfekt. Das war jetzt wirklich gutes Matchmaking. Ich hatte den ganz vergessen, den Fedor. Wenn das machbar super. Ist. Ja. Super, weil erstens, es ist genau die Sorte Gegner, die Brock Lesnar braucht. Name ist groß, das Event dementsprechend riesig und man ist sich nicht ganz so sicher. Wenn es der alte Fedor wäre, wird man sagen, da kriegt er aufs Maul. Jetzt bei dem neuen Fedor wird man wahrscheinlich erstmal glauben, Hand gewinnt, aber wer weiß. Also das ist so ein Ding, das fand ich eigentlich auch, Lesnar Hand war insofern halt eine echt gute Paarung, weil ich für beide durchaus einen relativ klaren Weg gesehen habe, wie sie gewinnen können. Hätte es beiden auch zugetraut, die jeweiligen Chancen zu nutzen. Und das war halt interessant. Also auch wenn ich gesagt habe, ich glaube einigermaßen sicher, zwar, dass der Lesnar das gewinnt, aber so 100%, also gerade auch nachdem er dann ja vorher 4,5 Jahre Pause gemacht hat und so, war das auch nicht. Also das war spannend. Und Fedor Lesnar würde ich so fast in eine ähnliche Kategorie stecken. Weil auch Fedor, sollte er in die UFC kommen, ansonsten, glaube ich, ein Problem hätte mit einem attraktiven Gegner. Weil ich davon ausgehe, dass Miocic, Werdum, Velasquez, Overeem, JDS, selbst ein Ben Rothwell, die würden ihm alle das Leben zur Hölle machen, glaube ich. Also wenn wir jetzt den letzten Kampf berücksichtigen, muss man dazu sagen. Aber du bist halt eben nur so gut wie dein letzter Kampf. Und bei Lesnar, Fedor, hast du halt so dieses Ding, das wollten wir alle immer sehen. Und wie du halt sagst, so viele Unbekannte drin und das macht's halt dann einfach nochmal groß und für die UFC wäre es natürlich dann super, weil sie könnten mit dem Gewinner im nächsten Pay-Per-View wiederum auch nochmal richtig Asche machen, weil man könnte fast schon sagen, der Gewinner dieses Kampfes muss dann um den Titel antreten. Also, weißt du, ich meine, einfach so ähnlich wie wir jetzt halt das Bisping-Henderson-Ding erleben, es macht keinen Sinn, aber für die Zuschauer ist es toll und für die Kassen auch. Fedor Lesnar ist ja in der Hinsicht perfekt. Also ja. Vor allem zwei Leute, von wo du bei beiden nicht ganz sicher bist, wenn einer gewinnt, macht er danach überhaupt noch weiter und auch beim Verlierer genauso. Und Fedor müsstest du halt auch eigentlich idealerweise gleich im ersten Kampf so viel Geld rausholen, wie es nur geht, weil wenn du ihn gegen irgendjemanden antreten lässt, wie den Brown oder Rothwell, und dann wird er von dem zermobbt, ja, dann will ihn am Ende wirklich keiner mehr sehen. Und das heißt, du musst ihn hoch einsteigen lassen. Und billig wird er nicht. Fedor ist mit Sicherheit nicht für ein paar Euro zu haben. Da sind wir gleich bei noch einem Thema. Denn Brock Lesnar geht aus diesem Kampf mit zugesicherten 2,5 Millionen Dollar raus plus Pay-Per-View-Points. Und ich denke mal, das ein oder andere Werbungsdealchen wird er auch noch abgeschlossen haben. Also für Brock Lesnar hat sich das wirklich sehr gelohnt, diese Veranstaltung. Die Frage ist, ob die UFC da letzten Endes auch von profitieren kann. Bin ich sowieso gespannt auf diese Buy-Rate jetzt von UFC 200. Tendenziell würde ich erstmal sagen, vielleicht 1 Million, aber dann sollten sie zufrieden sein. Ich tendiere eher zu 800.000. Bin mal gespannt. Nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob du dir die Paydays, nenne ich es jetzt einfach mal, also die Kampfhonorare, die Honorare ganz genau durchgelesen hast. Ich war schon überrascht, wie unterschiedlich da bezahlt wird. Also nicht, dass ich das nicht wusste, dass man in der UFC wirklich von $10.000 bis zu was weiß ich, $500,000 alles erlebt. Aber zum Beispiel, dass ein Sage Northcutt, ein Kämpfer, der sich ja überhaupt noch nicht bewiesen hat, mittlerweile $100,000 pro Kampf bekommt, das ist schon, ich würde mal sagen, schwierig zu verstehen. Ja, ja, also die, also was der Northcutt an Kohle einfährt, da kann man jedem nur sagen, also wer auch immer sein Manager ist, geh dahin. Ja, sag am besten auch Melky Carver gleich, dass du jetzt dir jemand Neuen gesucht hast, ja, John Jones, ja, und geh auch zum Manager von Sage Northcutt. Also das ist echt erstaunlich. Ich meine, der kommt aus dieser Reality-TV-Serie, aber dieses Looking for a Fight, das ist ja YouTube. Unter Ultimate Fighter eigentlich anzusiedeln. Also ganz bizarr, wie der es geschafft hat, sich da also so ein dickes Stück vom Kuchen abzuschneiden, aber hey, Glückwunsch, Sage Northcutt. Ich möchte da gleich mal so ein Fass aufmachen, das wir jetzt auch noch besprechen müssen. Und zwar, die UFC wurde verkauft. Es wurde natürlich bislang immer dementiert, aber es ist jetzt für alle, die sich mit der UFC beschäftigen, nicht unbedingt eine News, dass die UFC zum Verkauf stand und eigentlich der Deal schon länger bekannt war, dass er durch ist. Die UFC wurde für ungefähr $4 Milliarden an WME verkauft. Das ist irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, Agentur, die sich eigentlich darauf spezialisiert hat, großen Hollywood-Stars-Deals zuzuschanzen. Es ist natürlich nicht nur WME, die das Ganze gekauft haben, es sind noch mehrere Investoren mit dabei, aber das ist so der das Hauptzugpferd in dieser ganzen Geschichte. Allen voran dieser Ariel Emanuel, der da wohl sehr extrovertiert seine Geschäfte, ich würde mal sagen, aufzieht. So, jetzt hat die UFC den Laden da verkauft für $4 Milliarden. Auf was ich nämlich hinaus wollte, ist, dass danach der Aufschrei groß wurde. Ja, also unsere Börsen, unsere Kampfbörsen, sagen die Kämpfer, die sind ja dann auch irgendwie mal neu zu verhandeln, wenn wir jetzt wissen, wie viel wert eigentlich die ganze Company ist. Und es kann ja wohl nicht sein, dass der ein oder andere Kämpfer halt gerade so viel Geld verdient, dass er sich die Reise zum Veranstaltungsort leisten kann und ansonsten noch zwei Nebenjobs haben muss, um als professioneller Kämpfer arbeiten zu können. Jetzt habe ich folgende Theorie dazu und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich bin immer der Meinung, dass es an den Kämpfern und an den Managern liegt und nicht an der UFC alleine. Denn du siehst ja im Fall von Sage Northcutt, wenn du einen guten Manager hast oder einen guten Papa, der dich da durch die Verhandlungen führt, dann ist es ja möglich, auch als junger und bislang nicht so bekannter Kämpfer viel, viel Geld zu verdienen in der UFC. Also ist das jetzt ein Problem, dass die UFC zu knausrig ist? Oder siehst du auch das Problem, dass eher der Manager oder die Manager zu schlecht sind in der UFC? Beides, würde ich sagen. Ich denke, beide Antworten sind auf jeden Fall richtig. Also das Fighter-Management in der UFC, wenn ich mir halt eben anschaue, wie manche von diesen Managern aussehen, wir haben ja über Melky Carver in der letzten Folge auch schon mal gesprochen, das sind immer noch komische Gestalten und das ist teilweise noch deutlich entfernt von professionellem Management, zum Beispiel in Hollywood. Und selbst das wirkt manchmal ja noch ein bisschen zwielichtig. Ja? Also, so ist es da nur auch nicht. Und kann mir deswegen schon sehr gut vorstellen, dass das durchaus noch ein Problem ist, dass da ein Teil der Branche auch noch einen Professionalisierungsgrad hat, der noch nicht allzu hoch ist. Umgekehrt ist die UFC natürlich tatsächlich durchaus recht knausrig. Die haben halt das Glück, dass es ein Sport ist, der noch relativ wenige Reglements hat in den USA, insbesondere im Vergleich zu den meisten anderen Sportarten. Hat auch den Vorteil, dass es dort keine Spielervereinigung gibt, die irgendwo die Gehälter in die Höhe treibt. Das ist natürlich auch ein riesiger Vorteil. Deswegen ist ja diese Diskussion über eine Kämpfergewerkschaft jetzt auch schon ewig im Gange. Die UFC hat da halt das Glück, dass das so ein extrem individueller Sport ist, also lauter Individualisten, dann sind es auch noch Kämpfer, also Leute, die jetzt, sage ich mal, ihrem Naturell nach im Mittel wahrscheinlich vielleicht nicht dazu neigen, sich solidarisch, brüderlich mit anderen zusammenzuschließen und dann vielleicht auch auf eigene Vorteile zu verzichten zum Wohle aller. Und letztlich ist es aber tatsächlich auch so, wenn man sich mal anschaut, also die UFC ist bei ihren großen Stars gefühlt einigermaßen großzügig, aber gerade in den ganz unteren Regionen, da wird es dann schon ziemlich bitter. Und das Northcutt-Beispiel ist halt auch ein sehr spezielles. Du hast halt das Problem, dass das eben nicht eine Organisation ist oder dass es insgesamt kein Sport ist, der alleine Leistung belohnt, sondern deinen Vermarktungswert. Und das heißt natürlich, du kannst so gut sein, wie du willst, wenn du, wie du es vorhin schon erzählt hast, wenn du Daniel Cormier bist und du bist einfach zu glatt, dann machst du einfach nicht so viel Geld wie Conor McGregor. Nie. In deinem ganzen Leben nicht. Ja, kannst du Champion sein, wie du willst. John Jones genauso. Ist garantiert von dem, was er geleistet hat, von allen Einschätzungen her, ein viel besserer Kämpfer als Conor McGregor. Wird nie so viel Kohle sehen wie der. Interessanterweise, Mark Hunt geht mit $700,000 raus. Und Daniel Cormier, weil du es gerade angesprochen hast, sehe ich, geht mit $500,000 raus. Auch hier ist es natürlich wieder so, dass eigentlich, wenn man die Qualität des Kämpfers bewerten möchte, Cormier eigentlich deutlich mehr verdienen müsste im Vergleich zu Mark Hunt. Aber siehst du so, dass die Kämpfer, also ich habe das jetzt bei der MMA Hour gehört, Ariel Helwani hat dann wieder den Samariter gespielt für die Kämpfer. Ich weiß natürlich, warum er das macht. Er möchte damit natürlich dann gerne so zukünftige Interviewpartner ein bisschen schmeicheln. Ist jedenfalls meine Theorie. Denn er hat so gesagt, es kann nicht sein, dass eine Organisation, die einfach nur davon profitiert, dass sie gute Kämpfer hat, die Kämpfer nicht unmittelbar teilhaben lässt am großen finanziellen Erfolg der Company. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen schwierig, weil wir jetzt zum Beispiel im Fußball sagst du ja auch nicht, dass der, weiß nicht, der dritte Torwart der ersten Mannschaft das den Anspruch haben muss, das gleiche Geld oder überhaupt den Anspruch hat, das gleiche Geld zu verdienen wie der erste Torwart oder der beste Stürmer auf dem Platz. Also ich glaube schon, dass da zum einen der eigene Marktwert eine große Rolle spielen muss und zum anderen halt auch, wenn du nicht richtig verhandelst und auch keine andere Organisation findest, die bereit ist, mehr für dich zu bezahlen, dann bist du halt nicht mehr wert. Du bist halt das wert, was du wert bist. Und wenn jetzt Bellator kommen würde und würde sagen, ja Mensch, ich weiß jetzt nicht, welches Beispiel, Jose Aldo, du bist uns mehr als $400,000 wert, wir geben dir $4 Millionen. Jetzt mal komplett übertrieben. Ja, dann würde Jose Aldo wahrscheinlich zu Bellator wechseln. Und die UFC würde sagen, gut, 400.000 ist ja uns wert, 4 Millionen aber nicht, deswegen, dann gehst du halt. Also in dem Moment muss man vielleicht dann auch ehrlich sein und sagen, okay, die Jungs sind vielleicht dann auch nicht mehr wert. Also das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, glaube ich, aber meine ich gar nicht so. Das Ding ist natürlich, wenn wir so darüber sprechen, dann haben wir natürlich schon wieder eine andere Dimension in dieser Diskussion. Also was wir beide jetzt bislang diskutiert haben, ist ja so die ernüchternde Kapitalistensicht. Das, was der Helwani da sagt, und ehrlich gesagt, das kaufe ich ihm auch durchaus ab, ist ja die moralische Dimension dieser Diskussion. Und wenn man sich ein bisschen vor Augen führt, dass das Leute sind, die wirklich sich zugrunde richten zu unserer Unterhaltung, kann man auf so einer moralischen Ebene sehr wohl argumentieren, dass die einen viel größeren Anteil an dem Gewinn haben sollten, der erwirtschaftet wird mit ihren gebrochenen Knochen und mit ihren vielleicht zu Matsch geschlagenen Gehirn, sodass sie mit 60 nur noch sabbernd im Rollstuhl sitzen. Dem würde ich auch jederzeit zustimmen. Ist aber eine idealistische Argumentation, die vielleicht in Teilen ein bisschen realitätsfern ist. Da kann man sagen, so, ich wünschte, es wäre so. Es wäre auch richtiger, wenn es so wäre. Ist aber wahrscheinlich schwierig durchzusetzen, solange sich nicht die Jungs tatsächlich mal am Riemen reißen und erkennen, dass sie nur gemeinsam da zu einem Erfolg gelangen können. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig, weil es halt meistens bedeutet, dass Leute, die ein bisschen weiter oben schon am Futterdruck stehen, dann halt sagen müssen, okay, selbst wenn das bedeutet, dass ich am Schluss ein bisschen weniger bekomme, müsste ich mich dafür einsetzen und das tue ich auch. Ja? Und das macht es, glaube ich, so schwierig, da voranzukommen. Aber das ist ja eigentlich in jeder Profisportart so, dass du, ich sag mal, deinen Weg eigentlich dann finden musst und es gibt halt ein paar Leute, die in der Lotterie gewonnen haben, sage ich jetzt mal, und dann so wie Conor McGregor oder Brock Lesnar tierisch abkassieren und der Rest muss halt gucken, dass er das Maximum für sich rausholt. Und ich gebe dir natürlich recht, moralisch gesehen müssten die Jungs eigentlich 100% der Pay-Per-View-Verkäufe bekommen, weil das, was die da abliefern, ist unfassbar. Also es gibt manchmal so Momente, da sehe ich das Licht, sage ich jetzt mal, und dann denke ich mir so, hey, du musst dir mal vorstellen, wenn du jetzt in so einem Oktagon stehen müsstest gegenüber von Brock Lesnar. Also das ist einfach so abartig, dass das Menschen machen. Es ist so unvorstellbar. Kannst du hoffen, dass du über den Zaun kommst? Ja, und ich würde wahrscheinlich vor Angst, würde ich einfach nur erstarren. Nee, und die Frage, die sich mir natürlich jetzt aufdrängt, ist mit dem Wissen, dass die UFC für $4 Milliarden über die Ladentheke ging. Glaubst du, dass sich da was ändern wird jetzt, dass es Kämpfer geben wird, die es drauf ankommen lassen, wie hier zum Beispiel Rory McDonald, der gesagt hat, ich lasse meinen Vertrag auslaufen. Gut, es ist jetzt ein bisschen schief gegangen, weil er seinen letzten Kampf verloren hat. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja ein paar Kämpfer, die das schon so ein bisschen angedeutet haben, mal abzuwarten, gucken, wie sich die Lage so entwickelt. Glaubst du, dass sich mit dem Hintergrund, dass MMA so viel wert mittlerweile ist, dass die UFC so viel wert mittlerweile ist, dass sich da was ändern wird bei den Kampfbörsen? Also allein aus dem Verkauf nicht. Also die Firma oder die Firmengruppe, die jetzt so viel investiert hat in das Ding. Also erstmal haben sie ja nicht 4 Milliarden für die UFC im Ist-Zustand bezahlt, wenn man so will, sondern das ist ja immer eine Investition in die Zukunft. Man sagt denen ja nach, dass sie wahrscheinlich die Möglichkeit haben, den chinesischen Markt für die UFC aufzuschließen. Und da locken dann natürlich nochmal extrem höhere Gewinne für die in Zukunft. Und das ist der Grund, warum die da so viel investiert haben. Relativ klar. Es ist, glaube ich, auch eine chinesische Company mit drin, Tencent. Ja. Da hatten wir, glaube ich, auch das letzte Mal schon. Das ist also eine Riesenfirma, ist übrigens auch im Spielbereich aktiv. Und die sind halt in China ansässig und so, und die werden vielleicht auch zuständig sein dafür, dass sie da diesen Markt für die UFC öffnen. Da haben sie es ja schon ein bisschen probiert, mussten immer nach Macau ausweichen, was so eine Freihandelszone ist, wo sie sich dann einlisten können. Wenn man als ausländische Firma in China aktiv werden will, da gibt's da relativ bizarre Regeln, und meistens ist es so, dass wenn du nicht mindestens einen chinesischen Anteilseigner hast und für kleinere Firmen zumindest meistens sogar 50-prozentigen Anteilseigner hast, kannst du da gar nicht vernünftig operieren. Gibt's inzwischen, ich habe einen Freund, der in Hongkong lebt und arbeitet, und von dem habe ich damals immer so ganz viele Geschichten gehört, als der da angefangen hat, sein Geschäft aufzubauen. Und es gibt da zum Beispiel Anwälte, die machen eigentlich nichts anderes, als so Briefkastenfirmen einzurichten und sich dort als 50% Teilhaber eintragen zu lassen, damit die dort Business machen können. Die machen sonst gar nichts. Ja, die sorgen nur dafür, dass die quasi die Voraussetzungen erfüllt sind, dass du in China überhaupt geschäftstätig sein kannst, vernünftig. Und eine Zwischenfrage. Ja. Weil du das ansprichst mit dem chinesischen Markt. Ich frage mich da wirklich, gibt es überhaupt so ein Exportprodukt aus Europa oder Nordamerika, das in China schon jemals so richtig durch die Decke ging? Weil diesen Markt haben natürlich schon ganz viele für sich entdeckt. Also die gesagt haben, Mensch, der chinesische Markt, der ist so riesig, den müssen wir für uns irgendwie gewinnen. Und es gelingt aber eigentlich niemanden. Deswegen finde ich es jetzt aus meiner sehr naiven Sicht ein bisschen unvorsichtig, sich darauf so zu verlassen, dass man da Erfolg haben könnte. Weil es ist für mich der mit Abstand schwerste Markt, irgendwie da erfolgreich zu werden. Also wenn Sie sagen würden, Russland ist noch was möglich und so, könnte ich mir auch noch vorstellen, aber ist auch schwer. Aber China, gibt's da irgendein Beispiel, an dem man jetzt festmachen könnte, dass es wirklich eine Option ist für den neuen Besitzer der UFC, da groß Kohle zu machen? Jetzt bin ich kein Experte für den chinesischen Markt, aber es gibt zumindest so Einzelfallbeispiele, wie jetzt zum Beispiel der jüngste Transformers-Film und solche Geschichten, die in China auch, glaube ich, sogar teilweise dann einen Großteil ihrer Kohle eingefahren haben. Also das ist, ich meine mich zu erinnern, gelesen zu haben, dass es nur deswegen überhaupt eine Fortsetzung von Transformers noch gibt, weil das in China das letzte Mal so abgeräumt hat. Und da haben sie ja auch schon so ein bisschen sehr deutlich auch, sage ich mal, für den chinesischen Markt produziert. Von daher, sage ich mal, ich kann mir das schon vorstellen. Jetzt, wenn ich so über China nachdenke, ist es ja schon ein Land, das hat zumindest eine sehr lange und quasi auch weltbekannte Tradition in traditionellen Kampfsportarten. Warum sollte die UFC nicht interessieren, wenn sie tatsächlich sich in anderen Ländern so verfestigt? Ist natürlich eine sehr westliche Produktion. Wer weiß, ob das den dortigen Geschmack trifft und so. Da habe ich echt keine Ahnung. Ich hoffe, die Leute, die jetzt in die UFC so viel Geld gesteckt haben, die haben darauf einen besseren Plan. Aber China ist ja natürlich nicht der einzige Markt, in den sie noch stark expandieren können. Russland hast du schon genannt, Indien gibt's auch noch. Europa ist mit Sicherheit auch noch mehr möglich. Ja, ganz sicher. Ich meine, sieht man ja auch jetzt in Deutschland ist ja jetzt überhaupt erstmal wieder eine freie Übertragung möglich geworden vor relativ kurzer Zeit. Da haben sie ja auch schon durchaus sehr erfolgreiche Events gehabt. Du hast jetzt gesagt, UFC Hamburg ist schon ausverkauft. Genau, seit heute, das muss man noch kurz erwähnen, ist UFC Hamburg ausverkauft. Ihr werdet es nicht glauben, es ist das erste Event seit Jahren, das die UFC hier in Deutschland ausverkauft hat. Kurz dazu noch was. In der Regel müssen jetzt alle, die dennoch keine Karte haben, nicht in Panik verfallen, denn es gibt immer noch so ein Restkontingent, das später freigegeben wird. Also es gibt jemanden ich weiß nicht, ob ich den seinen Namen da so nennen soll, der seitens der UFC hier so Promotion macht und so, und dem habe ich vorhin eine Nachricht geschrieben, hab mal wissen wollen, also wie sich das jetzt da entwickelt hat im Endeffekt, dass es so schnell ausverkauft war. Und er hat gemeint, ja, es ist halt auch viel ja, so Werbekunden und so, die da zugeschlagen haben. Also da werden dann halt größere Kontingente abgekauft und die kommen dann auch wieder irgendwie in den Verkauf. Wie genau das ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, bei Wrestling-Veranstaltungen in Deutschland ist das auch oft so, dass dran steht hier WWE, keine Ahnung, Hamburg ist ausverkauft und drei Wochen vorm Event kannst du noch Reihe 3 kaufen oder so. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Aber sei es drum. Fakt ist eins, UFC ist jetzt offiziell erstmal für Hamburg ausverkauft. Aber wir wollten ja bei dem Erschließen der Märkte bleiben. Genau, ja. Oder, ja, wie gesagt, bin gespannt, was sie da noch machen. Aber wie gesagt, also durch diese Übernahme alleine glaube ich nicht, dass jetzt die Gehälter da steigen. Was aber natürlich einfach weitergehen wird, ist, wenn die UFC weiter wächst, also wenn quasi die Träume wahr werden, die sich diese Investoren gemacht haben, als sie das ganze Geld ausgegeben haben. Und dann steigen natürlich hinterher auch die Erlöse für die Kämpfer. Wenn die sich nicht auf den Hosenboden setzen, entweder durch eine bessere Repräsentation oder indem sie sich doch irgendwann mal solidarisieren, dann steigen sie halt langsamer. Und wenn sie das so ein bisschen mehr in die eigenen Hände nehmen oder wenn halt auch diese Sammelklage gegen die UFC jetzt doch noch Erfolg hat in den USA, die schon eine ganze Weile läuft und auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile laufen wird, dann entwickelt sich das schneller. Aber mal kurz zu der Klage. Ich meine, wenn man sich jetzt mal anschaut, die UFC hat die Gehälter, sage ich jetzt mal, die Börsen im Vergleich zu vor 5-6 Jahren ja schon deutlich erhöht. Also es ist jetzt so, wenn ich vor Gericht kommen würde seitens der UFC und die würden damit anfangen, ja, sie zahlen zu wenig, dann würde ich sagen, na, guck mal hier, ich habe meine Gehälter von, ich habe das, Jay Sun hat das jetzt neulich erzählt, von $2,000 als Einstiegsgehalt sozusagen auf $10,000 erhöht. Wo, in welcher Branche finden Sie diesen Anstieg? Eigentlich nirgends. Also ich weiß nicht, ob die Klage was ist, auf das sich die Kämpfer ausruhen sollten letzten Endes, weil es wird ja auch wieder nur von Leuten geführt, die nicht aktiv in der UFC sind. Also das, ja, ist ja, gut, immer das. Es ist logisch, natürlich, aber es würde natürlich einfach mehr Aufsehen hervorrufen und gleichzeitig auch mehr Wirkung haben, wenn Kämpfer da mit dabei wären, die aktuell in der UFC sind. Einfach um diesen, ja, diese Argumente noch mehr zu untermauern. Weil es ist natürlich immer einfach, dann als in Anführungsstrichen gescheiterter Kämpfer, der unter Umständen keine Kohle mehr hat, weil er sich vielleicht auch irgendwie, ja, anders gegeben hat dann und die Kohle versoffen hat oder sonst irgendwie, dass der jetzt die Fresse aufmacht und sagt, Mensch, ich habe mir die Birne zu Brei hauen lassen, aber ich bekomme nicht genügend Kohle oder habe nicht genügend Kohle bekommen. Ich werde zum Beispiel nicht an den Spieleverkäufen mit beteiligt. Ja, das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig aus meiner Sicht, wenn du dann, ja, als gescheiterte Existenz dann da auftrittst. Also ich glaube, ich finde es sinnvoll, da auch mal Kämpfer zu gewinnen, die vielleicht am Ende ihrer Karriere sind, aber noch in der UFC aktiv. Und das scheint es ja so nicht zu geben. Also, na gut, aber die müssen ja Repressalien fürchten. Von daher ist es logisch, dass keiner aus dem aktiven Dienst da mitmacht. Und gescheiterte Existenzen, na ja, also da, wenn ich mich recht entsinne, Kang Lee war dabei, ich glaube, Fitch war auch dabei. Das sind jetzt Leute, die jetzt vielleicht nicht mehr in der UFC sind, aber ich glaube, das ist keine richtige Charakterisierung für sie. Das ist ja jetzt nicht, die sind nicht Wanderlei Silva. Ich wollte bewusst zuspitzen, weil es wirkt halt, auf mich wirkt halt so eine Klage wirklich nur nachhaltig, wenn Leute dabei sind, die aktuell direkt davon betroffen sind. Also man kann natürlich die Argumente da aufmachen, die die Jungs aufmachen, ist gar keine Frage. Aber es ist halt, glaube ich, vor Gericht schwierig, dann einfach nur mit solchen alten Stars, die da eigentlich wenig mit der aktuellen UFC zu tun haben, mit denen dann irgendwie da vor Gericht zu ziehen, ich weiß auch nicht so richtig. Ich finde da noch keinen richtig grünen Zweig zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe noch nicht so richtig, wie sie das ganze Ding durchbringen wollen. Das ist mir noch nicht klar. Ich glaube, aus so einer PR-Perspektive wäre es hilfreich, wenn sie tatsächlich einen irgendwie bekannten aktuellen Namen dabei hätten, weil das dann für nach draußen glaubwürdiger wirkt. Ich glaube, aber den eigentlichen Rechtsvorgang macht es überhaupt keinen Unterschied. Und das, was Chael Sonnen gesagt hat, wie alles, was Chael Sonnen gesagt hat, ist natürlich super runtergebrochen. Ja, aber Sonnen ist halt die Bild-Zeitung der Branche. Ja, also alles, was der sagt, muss man erstmal grundsätzlich hinterfragen. Und bei der Klage geht's ja gar nicht darum, jetzt wie dein Gehalt gestiegen ist, sondern die Klage richtet sich ja dagegen, dass die UFC einen Quasi-Monopol errichtet hat, also ein Monopsol, wie man das anscheinend nennt. Das habe ich auch erst gelernt, als ich über dieses Gerichtsverfahren gelesen habe. Und wenn das Gericht dieser Klage Recht gibt, dann stellt es fest, dass die UFC erstens eine marktbeherrschende Stellung errungen hat und dann diese marktbeherrschende Stellung benutzt hat, um wettbewerbswidrig vorzugehen. Und da geht es um ganz andere Dinge, erstmal um die Gehälter, sondern es geht halt darum, ob sie durch die Art, wie ihre Verträge strukturiert sind, wettbewerbswidrig vorgegangen sind, also ob sie ihre marktbeherrschende Stellung ausgenutzt haben, um die Konkurrenz irgendwo wettbewerbswidrig in einen Nachteil zu stellen. Und ob es einen gesunden Markt gibt, wird da entschieden. Also ist die Konkurrenz zum Beispiel durch World Series of Fighting, Bellator, RFA und wie sie alle heißen, ist das ein Beleg dafür, dass die UFC gar kein Monopol oder Monopsol besitzt? Oder sind die so insignifikant und so im Nachteil gegenüber der UFC durch die Art, wie zum Beispiel Leute an die UFC gebunden werden oder sowas, dass da eine regulierende Behörde eingreifen muss? Darum geht's im Kern, so wie ich das verstanden habe. Und das hat erst einmal in erster Linie relativ wenig dann mit konkreten, oh, wir wurden zu schlecht bezahlt, ja, Forderungen oder sowas zu tun. Das ist nur dann das Resultat daraus, falls man feststellt, dass das so war. Also was sich vielleicht ändern könnte, ist zum Beispiel, aktuell ist es so, selbst wenn ein Vertrag ausläuft, hat die UFC das Recht, ein Angebot von Bellator zum Beispiel zu kontern. Das ist ja aktuell noch so, dass wenn jetzt Rory McDonald zu Bellator geht und die sagen, wir bezahlen dir das und das, hat die UFC das Recht zu sagen, wir bezahlen dir, also ein Gegenangebot zu machen, und wenn das besser ist, muss er es, glaube ich, annehmen oder so. Es gibt doch, ich glaube, sie müssen nur das Gleiche anbieten. Das sind ja diese sogenannten Matching Rights, und ja, im Namen steckt es ja schon drin, sie müssen das matchen. Also wenn Bellator, ja, sagt, ich gebe dir $200,000 und die UFC sagt, ich gebe dir auch $200,000, dann muss er bei denen bleiben. Und das könnte ich mir vorstellen, dass sowas in Zukunft wegfällt, weil das ist schon krass. Genau, und vor allem die Championship Clauses, das ist ja auch was da stark verhandelt wird. Also, dass sich quasi jedes Mal dein Vertrag verlängert, wenn du den Titel verteidigst und du dann eigentlich, solange du Champion bist, kaum eine Möglichkeit hast, da wieder rauszukommen. Solche Geschichten. Das ist aber halt alles sowas, wie auch überhaupt mit der Bezahlung der Kämpfer. Aus dieser moralischen Perspektive, die wir schon diskutiert haben, muss man auf jeden Fall sagen, ja, hoffentlich passiert das und sie haben es total verdient. Aus einer völlig eigennützigen Fanperspektive kann man nur hoffen, sie fallen damit auf die Schnauze und sie bleiben schlecht bezahlt. Denn ansonsten passiert nämlich genau sowas. Weißt du, Conor McGregor, da haben wir es ja eigentlich gesehen. Ein Typ, der sich's leisten kann, weil er so viel verdient hat, dass er einfach mal sagt so, nee, kein Bock auf Pressekonferenz. Ja, dann geh dann halt nicht UFC 200. Ich meine, das war jetzt am Ende nicht seine freie Entscheidung, dann eben doch nicht zur UFC 200 anzutreten. Aber solche Kapriolen werden möglich und werden auf jeden Fall zunehmen, sobald die Kämpfer erstens mehr verdienen und sich's auch einfach mal leisten können, 3 Jahre Pause zu machen, wenn sie keinen Bock haben und nicht der Kampf angeboten wird, der ihnen gerade gefällt. Und zum Zweiten haben sie dann hinterher auch viel mehr Verhandlungsspielraum. Und wenn das dann irgendwann ist wie beim Boxen, wo du 5 Jahre warten musst, bis mal ein großer Kampf endlich zustande kommt oder sowas. Also aus so einer Fanperspektive, so schlimm es ist, aber ehrlich gesagt, ja, je stärker sozusagen die Sklavenhaltung der UFC-Kämpfer ist, desto besser ist es für den Zuschauer. Abgesehen davon, dass das Gegenargument ist natürlich immer, dass bessere Bezahlung bessere Athleten anziehen wird, die bislang dann in populärere, größere breitere Sportarten gehen und man dann hinterher im MMA-Umfeld eine höhere Qualität von Kämpfern findet. Wobei das immer so ein bisschen ist, also MMA ist halt nicht für jeden. Also ein gewisser Teil wird halt sich immer entscheiden, lieber Football zu spielen. Meinst du, dass das auch mit ein Grund war, dass die Fertittas sich entschieden haben, die UFC jetzt abzugeben, mal abgesehen davon, dass natürlich die Rendite, die sie da erwirtschaftet haben, natürlich so extrem hoch ist, dass es vielleicht auch zeitlich Sinn machte, jetzt die Company zu verkaufen. Aber meinst du, dass mit Hinblick auf diese Probleme, die sich da am Horizont langsam zusammenbrauen, dass das auch der Grund war, warum die Fertittas jetzt gesagt haben, wir verkaufen die UFC? Nee, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Was ich glaube, ist, dass die Fertittas A gesehen haben, dass ihre internationale Expansion immer wieder erst so funktionieren scheint, wenn sie einen neuen Markt erschlossen haben und dann relativ schnell ein bisschen stagniert. Und dass sie offensichtlich selber so langsam an ihre Grenzen kommen, was das angeht. Und genau deswegen ist es, glaube ich, für sie sehr sinnvoll gewesen, an so ein internationales Konsortium zu verkaufen, das da einfach viel mehr Möglichkeiten hat. Auch diese Talentagentur, die da mit drin hängt, die dann eben die Verbindung zu Film und Fernsehen herstellen kann, das bietet auch nochmal neue Optionen. Und das sind Sachen, die hätten sie sich entweder über einen langen Zeitraum hart erarbeiten müssen oder sie cashen halt genau an solche Leute aus, die jetzt solche Gewinne viel schneller realisieren können und deswegen ihnen auch viel Geld dafür geben. Und zum anderen, was ich gelesen habe, ist auch, dass die mit ihrem Casino-Business in den letzten Jahren immer wieder ein paar Probleme hatten und sich dann jetzt ein bisschen stärker darauf konzentrieren wollten. Und von daher glaube ich, dass es so einfach zusammenfällt mit dem, was du schon gesagt hast. Jetzt sind sie so an einem Punkt, wo sie so ein bisschen auf dem Zenit dessen sind, was sie aus eigener Kraft erreichen können. Es ist auch eine günstige Gelegenheit für sie wahrscheinlich jetzt einfach so von dem, wo sie geschäftlich stehen. Und deswegen war es wahrscheinlich so der Moment, wo sie sich gesagt haben, ja super, das Geld nehmen wir mit. Und das ist vielleicht sogar besser für die Firma. Was auch noch interessant werden wird, ist diese Talentagentur, von der wir die ganze Zeit reden, WME, hat ja auch einige UFC-Kämpfer unter Vertrag. Bekannteste Gesichter sind natürlich da Ronda Rousey, John Jones, Cain Velasquez, Chris Weidman ist, glaube ich, auch mit dabei. Ich bin mal gespannt, wie das dann zu handeln sein wird. Ich weiß gar nicht, ob das rein rechtlich, ich meine, die werden das wissen, machbar ist, dass du gleichzeitig Promoter und Manager eines Kämpfers bist. Also da gibt's ja auch einen gewissen Interessenskonflikt, könnte ich mir vorstellen. Also das wird auch interessant sein, wie sich das gestaltet. Man könnte das natürlich dann einfach ausgliedern oder so, dass man sagt, die UFC-Kämpfer, die bei uns unter Vertrag sind, sind jetzt bei einer Tochtergesellschaft oder so, ich weiß es nicht. Das hat aber immer noch ein Geschmäckle. Theoretisch, ja. Also müsste man glauben, dass sie die fallen lassen müssen. Jetzt wissen wir ja von Jones, dass er trotzdem irgendwie mit Malky Carver aber auch noch operiert. Also von daher weiß ich nicht, ob die diese Verbindung zu dieser WME Group in dem Falle zumindest jetzt nicht vielleicht tatsächlich wirklich so ist, dass die sich dann kümmern um Sponsorings und die Vermittlung Richtung Hollywood und so und dass dieses eigentliche Fight Management, also die Leute, die so seine Verträge aushandeln und so, dass das noch andere Leute übernehmen, das weiß ich nicht. Aber so oder so, also es ist eigentlich eine Verbandlung, die, also soweit ich weiß, gibt es im Boxen im USA, gibt es da über diesen Ali Act, gibt es Reglements, die sowas untersagen. Genau. Und die werden auf MMA bislang noch nicht angewandt, obwohl das ja teilweise diskutiert wurde. Ja. Aber da ist es zumindest schon mal relativ klar, dass das nicht okay ist und von daher sollte man zumindest glauben, dass sie das vielleicht allein aus PR-Gründen nicht machen und sich dann von den wenigen, die sie da managen, trennen, hätte ich jetzt mal. Die WME-Leute sind halt natürlich für John Jones nicht für die Kämpfe zuständig, sondern für das TV-Deals und Kinofilme und so. Bei Ronda Rousey funktioniert das ja relativ gut. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich da trotzdem das Problem, dass dann andere Kämpfer sagen könnten, ja, ist ja schon komisch, dass ihr den jetzt groß featured und, weiß ich nicht, bei der Tonight Show unterbringt und mich nicht. Also, wie du schon richtig sagst, ein Geschmäckle hätte es, aber andererseits muss man vielleicht auch sagen, dass diese Agentur, die ja sehr erfolgreich ist, vielleicht auch eben die Möglichkeit hat, die UFC noch bekannter im Mainstream zu machen. Und es wird natürlich interessant sein, was die nächsten Jahre so mit sich bringt. Der Fox-Deal wird auslaufen, ich glaube in 2 Jahren oder in 3 Jahren, also es ist nicht mehr so lang. Da gibt es schon Spekulationen, dass die UFC in Zukunft die Ausstrahlungsrechte ähnlich vermarkten möchte wie die NFL, sprich sich breiter aufstellen möchte und mit ESPN und Fox zusammenarbeiten möchte. Dass halt, weiß ich nicht, 2 Events im Monat bei Fox laufen, 2 Events bei ESPN, dann gibt's noch Pay-Per-Views etc. pp. Das wird auch interessant sein. Also ich glaube, die nächsten Jahre werden schon enorm richtungsweisend und spannend werden für die UFC. Jetzt nicht nur, was die Kämpfe angeht, sondern auch, ja, was das Finanzielle angeht und eben der Bekanntheitsgrad. Was ich auch noch interessant finde, ist natürlich, Dana White bleibt ja vorerst Präsident der ganzen Geschichte. Für weitere 5 Jahre hat er unterschrieben. Wird mit 9% am Gewinn beteiligt. Ich habe jetzt gelesen, dass er unter Umständen dadurch weniger verdient, als er bislang verdient hat, wenn man nämlich das ausrechnet, was er jetzt als Rendite eingefahren hat und das umlegt auf die Jahre, hätte er wohl einen höheren Jahresverdienst gehabt jetzt unter den Fertitas, als er in Zukunft haben wird. Also wenn man aber den Verkaufspreis damit einzurechnen, ja, ist natürlich ist eine Milchmädchenrechnung, ist auch nicht so wichtig. Aber was ich interessant finde, ist, es war ja zu Sufa-Zeit einfach die perfekte Mischung mit Dana White, der sehr impulsiv ist und ich sag mal auch so ein bisschen ja den kleinen, gemeinen Fan angesprochen hat mit seiner ganzen Art. Und der Lorenzo Fertitta, der sehr besonnen war, ein ruhiger Typ war und oft auch so ein bisschen dann das ausgebadet hat, was Dana White im Vorfeld dann vielleicht so ein bisschen verkackt hat, um es mal auf den Punkt zu bringen. Jetzt hat man mit Ariel Emanuel auch einen Typ, der sehr extrovertiert ist. Meinst du, dass es da Probleme geben könnte? Dana White, der sich ja nicht gerne dann was sagen lässt und sein eigenes Ding durchziehen wird und will. Und dann hast du Ariel Emanuel, der aber auch gerne im Rampenlicht steht und auch mal gerne auf dem Tisch haut sozusagen. Glaubst du, dass es da Probleme geben könnte für die UFC? Und wenn ja, wie schwerwiegend wäre das, dass ein Dana White zum Beispiel auch noch aussteigt? Also ich habe gelesen ein wenig von diesem Ariel Emanuel. Der Typ sagt mir persönlich aber eigentlich gar nichts. Ich würde behaupten, also ich weiß, dass die schon längere Zeit zusammenarbeiten. Insofern würde ich vermuten, dass beide Parteien einigermaßen wissen, worauf sie sich da einlassen. Ja, die und jetzt haben den Fox-Deal mit unter anderem, ja, genau. Verhandelt. Ich glaube auch schon, ich glaube, die erste chinesische Expansion hat er auch schon ein bisschen für die mitgemischt, aber da bin ich mir nicht sicher. Ist ja aber egal. Auf jeden Fall, die kennen sich wohl schon. Und das andere ist natürlich, dass jetzt Dana White jetzt in den letzten paar Jahren ja auch schon so mal ein, zwei Gänge für seine Verhältnisse zumindest zurückgeschaltet hat. Man weiß jetzt natürlich auch nicht, wieso behalten sie den an Bord. Kann gut sein, dass das so ein Übergangsding ist natürlich. Ne? Also wahrscheinlich kann niemand von heute auf morgen sagen, ich bin jetzt der neue Dana White. Nach allem, was man hört, ist der ja ein wirklich obsessiver Arbeiter, der halt wirklich quasi rund um die Uhr da im Einsatz ist für die UFC. Könnte mir vorstellen, dass man den nach außen hin dann natürlich vielleicht durch einen anderen Figurehead ersetzt, wie man im Englischen so sagt, also so eine andere Frontfigur. Aber dass es vielleicht sogar ein Konstrukt braucht, um Dana White irgendwo richtig zu ersetzen von mehreren Personen. Und zum anderen, also keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, innerhalb dieser Companies oder sowas, also auch die Fertitas, auch wenn die im Auftreten nach außen hin immer diese eher besondere Position bezogen haben, man hatte schon das Gefühl, die drei zusammen sind alles so ein bisschen Prollos, ne? Also, von daher, ich weiß auch nicht, wie beherrscht dieser Emanuel ist, wenn er es will. Es ist keine Ahnung, aber ich glaube, das ist so ein bisschen Boulevardblatt-Spekulation. Wenn du mich fragst, also Prognose wäre, daran scheitert gar nichts, da ändert sich nicht groß was. Ja, ich mache mir da in Anführungsstrichen, ich meine, das ist ja immer so, wenn was Neues aufkommt, macht man sich immer so ein bisschen Sorgen und man scheut das auch. Ich find's halt so toll, wie es jetzt ist. Man weiß immer nicht, wenn da so eine neue Investorengruppe kommt, die möchten vermutlich auch irgendwas ändern, denn sie wollen ja damit eben Geld verdienen und sind der Meinung, dass da irgendwie Geld zu verdienen ist mit dem Produkt, aber wahrscheinlich wollen sie irgendwas ändern und das macht mir dann so ein bisschen Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich erinnere da an die fürchterliche Zeit aus meiner Sicht, als die UFC auch mal zwei Events an einem Tag veranstaltet hat und so und solche Geschichten, das will ich als Fan eigentlich nicht miterleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das weiß ich nicht. Auf was ich hinaus will, ist eigentlich, dass Dana White für mich gefühlt immer noch näher an dem 0815-Fan ist und weniger. Er denkt natürlich auch an seine Kohle, verstehe mich da nicht falsch, aber ich glaube, dass er noch versucht, eher dem Fan auch mal ja, zu schmeicheln und so eine Investorengruppe, die dann unter Umständen da einen Präsidenten stellt, dann wirklich unterm Strich nur guckt, was fällt an Profit ab. Das ist halt so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, dass es dann nur noch ein reines Monopoly-Spiel wird im Endeffekt. Weiß ich nicht, ob ich den Fertitas in der Hinsicht dann jetzt so viel mehr dazu getraut hätte. Also Dana White ist ja insofern echt ein ganz interessanter Charakter. Ich habe den zweimal getroffen auf so Presseveranstaltungen, habe den einmal interviewt und zumindest so im persönlichen Umgang war der einfach ein super netter, korrekter Typ, ganz ehrlich. Also das erste Mal habe ich den getroffen bei der UFC 93 muss es gewesen sein in Dublin. Mhm. Und das war halt echt total locker, ja. Und mit dem konntest du halt auch einfach so über Kämpfe reden und so weiter und so fort. Da war die UFC natürlich noch ein ganzes Ecken kleiner, aber es war eigentlich echt ein sehr angenehmer Typ. Und ich habe das Gefühl, der ist halt zu einem gewissen Grad ist er halt einfach, ja, halt, wie ich schon sagte, er ist halt ein Proll, ja, und der sagt auch einfach manchmal Sachen, der hätte halt besser die Schnauze gehalten. Auf der anderen Seite ist er tatsächlich zu einem Grad authentisch, auch wenn er natürlich, was jetzt PR angeht, ein Lügner von dem Herrn ist, aber Ansonsten ist er zu einem Grad authentisch als Person oder Figur, was ich einigermaßen selten und sogar relativ angenehm finde. Von daher würde ich den tatsächlich auch vermissen, auch wenn der Charaktereigenschaften hat, wo man tatsächlich so die Nase rümpft. Wenn der jetzt aber ersetzt würde durch so einen typisch geleckten Typen, der nach außen dann halt irgendwelche PR-Phrasen absondert zum Beispiel, dann wäre, finde ich, der Sport schon um einiges ärmer geworden. Sage ich ganz klar. Also auch wieder aus dieser Fanperspektive, Dana White ist zu einem gewissen Grad auch ein Teil dieses UFC-Zirkus. Ja, ist auch ein bisschen Entertainment mit dabei. Und das ist tatsächlich schwierig, den zu ersetzen. Es gab ja mal Spekulationen, dass Chael Sonnen sein Nachfolger werden sollte. Mhm. Das fände ich super. Das sollen sie sofort machen. Jetzt wird spekuliert, dass Chael Sonnen Joe Rogans Nachfolger wird. Ach Gottchen, weil sie wahrscheinlich neulich im Podcast angefangen haben, sich so ein bisschen gegenseitig Honig ums Maul zu schmieren, ja, oder so, aber weiß ich nicht. Das wäre natürlich auch ganz, ganz cool, ehrlich gesagt. Also wenn Joe Rogan irgendwann aufhört und sie sich überlegen müssen, wen können wir denn an die Stelle setzen, wäre Chael Sonnen bestimmt gar keine so blöde Wahl, ehrlich gesagt. Wer sind eigentlich so, um das mal ganz kurz off-topic zu besprechen, wer sind eigentlich so deine Lieblingskommentatoren? Wen hörst du am liebsten? Gibt es da eine Combo oder sind das zwei Einzelne, die du gern zusammen mischen würdest? Also von den existierenden Paarungen, so schrecklich, dass ich jetzt erstmal anhört, Rogan und Goldberg, weil quasi mit denen bin ich als MMA-Fan groß geworden. Das ist für mich der Background-Soundtrack zu einer UFC, die zwei. Auch wenn sie sich inzwischen wiederholen, auch wenn gerade Mike Goldberg noch nie wahrscheinlich irgendwie was Vernünftiges über einen Kampf gesagt hat, wobei das auch ein bisschen unfair ist. Ab und zu sagt er tatsächlich, also Goldberg ist ja so ein Fall, die fünf Sachen, die er sagt, die echt treffend sind, die ignorieren alle, aber das Sechste, was er sagt, ist halt wieder idiotisch und da reiten alle drauf rum. Der hat's auch nicht leicht, sage ich dazu nur. Man muss aber sagen, 7 Stunden Live-Übertragung, da kann schon mal das eine oder andere Idiotische passieren, glaube ich. Ja, genau. Na gut, man sieht natürlich im Kontrast, dass es den anderen dann nicht passiert, aber ja. Und ansonsten so von der, alle gehen ja immer total ab auf Brian Stann und John Anik. Mhm. John Anik finde ich entsetzlich. Ja. Ist ein, also wie ein Stein nach 5 Jahren aus dem Meer gezogen. Ja, also dagegen hat Daniel Cormier echt Kante. Da ziehe ich den Hardy und John Gooden ziehe ich den jederzeit vor. Und auch, ja, alle schwärmen davon, wie gut der Stan vorbereitet ist. Ich finde aber die Analyse während der Kämpfe von Stan, die ist nicht schlecht, aber die finde ich nicht so herausragend, wie ab und zu getan wird. Da fand ich Frank Mir zum Beispiel immer viel, viel besser. Also mit Anik gebe ich dir absolut recht, mir geht das tierisch auf den Sack, wenn er gerade so die Finishes kommentiert oder so, wo er dann wirklich aus meiner Sicht völlig überperformt und also das gefällt mir gar nicht. Ich mag John Gooden sehr, den würde ich mir so als Pay-Per-View-Kommentator neben Joe Rogan wünschen, ganz ehrlich. Also das wäre so meine Kombo, wenn ich mir eine zusammenstellen könnte. Gooden und Rogan, die beiden finde ich hervorragend, denn Hardy geht mir des Öfteren auch mal auf den Sack. Am schlimmsten finde ich aber, glaube ich, wirklich hier Kenny Florian und John Kenny Anik. Florian. Ja, find auf ich, jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Warum sie den nicht abgesägt haben, als es da ja diesen Plagiatsvorwurf gab, ich weiß schon, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen wäre, aber es war halt eine Chance, ihn loszuwerden. Das verstehe ich auch nicht. Also den finde ich sage es mal, nicht tragbar, aber nee, den mag ich nicht. Das Schlimme an der Kombo von Anik und Florian ist vor allem, dass die zwei einfach zu ähnlich sind. Du weißt häufig echt nicht, wer gerade redet. Ich finde, die haben eine Kadenz in der Stimme einfach, die sich sehr ähnlich ist. Und das ist halt für einen Kommentator-Duo einfach blöd. Die müssten das einfach so mischen, dass das halt relativ klar identifizierbare Stimmen sind. Ja. Und diese Mischung, Anik und Florian, finde ich in der Hinsicht alleine schon immer ein bisschen schwierig. Und ja, tatsächlich, also Kenny Florian, weiß ich nicht, ich mochte ihn als Kämpfer damals sehr. Aber so als TV-Persona ist er auch was, mit der lässt mich halt völlig kalt. Da zucke ich echt in einer Tour nur mit den Schultern. Keine Ahnung, Dominic Cruz würde ich mir manchmal wünschen. Also ja, jedes Mal, Dominic Cruz was über Kämpfe sagt, finde ich das enorm klug, was er von sich gibt. Das wäre cool. Da gab es doch diesen, war das eine UFC und Fox-Veranstaltung oder ein Pay-Per-View, als er mit Rogan und Goldberg zusammen kommentiert hat, ähnlich wie es Daniel Cormier auch mal gemacht hat. Das fand ich auch sehr gut. Also ja, Dominic Cruz ist auch jemand, den ich gerne häufiger hören würde als Kommentator. Stimmt. Der Mir ist ja jetzt eh raus aus der ganzen Nummer sozusagen. Den können Sie mal hier, der hat sich ja nun echt ein bisschen krumm gelegt für die Firma. Dem könnten Sie ja auch mal was Gutes tun und den einstellen. Ne? Und hast du den nicht gehört, was er gesagt hat? Er hat gesagt, er hat dann mehrfach angefragt und die UFC hat gesagt, nee, gibt's nicht. du wirst bei uns kein Kommentator werden. Und er kann auch jetzt nicht mehr als Kommentator arbeiten, denn sobald du des Dopings überführt wirst, gibt es die Policy in der UFC, dass du da auch keine Aufträge für die UFC im TV bestreiten darfst. Deswegen durfte auch Jay Sonnen zum Beispiel nicht für die UFC irgendwelche Fight Pass Sachen machen und musste zu ESPN gehen. Das ist auch so eine Policy, die es halt dann innerhalb der UFC gibt, an die sie sich dann halten müssen, auch wenn es Leute sind, die ihnen eigentlich guten Content liefern könnten in ihrer Zwangspause, sage ich jetzt mal. Verstehe. Na gut, das ist natürlich, das ist natürlich eigentlich okay. Ne? Deswegen also so möchte ja Mir auch raus aus dieser ganzen Nummer mit der UFC, weil er sagt, ich möchte zum einen nochmal ein bisschen Kohle verdienen und von mir aus bei Ryzen kämpfen oder gegen Fedor in St. Petersburg. Oder ich möchte als Kommentator arbeiten und beides kann ich nicht, solange ich in der UFC bin. Also die 2 Jahre Sperre gelten ja nur für, es ist ja nur eine UFC-interne Sperre, die ist ja noch nicht mal von der Nevada State Athletic Commission übernommen worden. Also wenn er zu Bellator geht, könnte er kämpfen. Ach cool, ja. Also, ja, das sollten sie ihn machen lassen. Frank Mir in Bellator, das würde ich mir gefallen lassen. Frank Mir gegen Fedor in St. Petersburg, oh Gott, so, da wird er bestimmt richtig fett auftauchen. Was mache ich mir vor? Natürlich würde ich es anschauen. Natürlich. So, jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich meine Notizen hier verlegt. Ach so, ja, aber diesen Verkauf der UFC, der wird uns, denke ich mal, in den nächsten Monaten noch häufiger beschäftigen. Ich habe vorhin bei der UFC 200 Card natürlich einen Kampf völlig vergessen, den muss ich aber auch noch schnell ansprechen, um jetzt mal wirklich so einen ganz harten Cut zu machen. Das ist natürlich Amanda Nunes gegen Misha Tate. Den wollte ich vorhin, als wir über Johnny Hendricks gesprochen haben, mit einfließen lassen, da das, glaube ich, eine Parallele sein könnte, denn Misha Tate hatte ja auch so ein bisschen Probleme mit ihrem Weight Cut. Das wurde ein bisschen runtergespielt, es hieß dann, nee, wir haben uns nur zeitlich ein bisschen vertan, sonst lief's eigentlich super. Ich habe heute auf Twitter @mmaradio.de, ist da die Anlaufstelle für alle Neugierigen, ein Foto gepostet von Misha Tates Weight Cut. Das wurde so im finalen Stadium, möchte ich mal sagen, aufgenommen. Und da sieht's aus meiner Sicht nicht so aus, als ob alles beim Weight Cut glatt lief, ganz im Gegenteil. Und jetzt frage ich dich natürlich, wir wussten, dass Amanda Nunes wie eine Feuerwehr oder wie die Feuerwehr rauskommen wird, aber meinst du, dass es wirklich nur das war, dass Misha Tate hier zum Verhängnis wurde, oder glaubst du, dass dieser Weight Cut eine größere Rolle gespielt hat, als uns dann weiß gemacht wurde? Schwierig zu sagen, aber ehrlich gesagt, was es sich da gefangen hat, Weight Cut hin oder her. Ich meine, Misha Tate, das war ja eigentlich der Grund, warum ich auf sie gesetzt habe vorher, als wir getippt haben, ist ja normalerweise ziemlich haltbar. Und auch diesmal, ne, so richtig platt war sie noch nicht. Aber, ja, es, von daher, ja, ganz falsch war diese Einschätzung nicht. Aber sie hat sich dann halt natürlich so dermaßen verdreschen lassen, da war halt Schluss. Ich glaub's nicht, so ganz ehrlich. Ich glaube, das war halt einfach, wir wussten vorher, dass das von der stilistischen Paarung her so ist, dass wenn sie jetzt am Anfang nicht geschickt genug ist, dem ersten großen Angriff auszuweichen, dass es dann eng wird. Ja, und dann wurde es halt eng. Für mich war halt so ein kleines Indiz, zum einen ihr Auftritt beim Wiegen, also beim offiziellen Wiegen, nicht beim Show-Wiegen, sage ich jetzt mal. Das sah schon übel aus, aber gut, da haben wir auch schon Schlimmeres gesehen. Und es ging dann für mich weiter, als sie zum Octagon gelaufen ist. Da wirkte sie auch irgendwie nicht so. Das war eine andere Misha Tate als zum Beispiel gegen Holly Holm, als sie da eingelaufen ist. Ich weiß nicht, es kann natürlich sein, dass ich da zu viel hineininterpretiere. Das ist ja oft der Fall, wenn dann ein Kämpfer verliert, dass man dann wirklich jedes Blatt umdreht, dass da irgendwie nur ansatzweise auf irgendwas hindeuten könnte. Aber was mich dann wirklich erschrocken hat, war, dass Misha Tate überhaupt keine Defensive so angeboten hat. Also ich erwarte dann in so einem Moment von einem Champion, dass sie dann wirklich defensiv sich cleverer verhält, aber sie wirkte fast schon ein bisschen grün in dem Moment. Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, wie es dazu kommen kann bei so einem wichtigen Kampf. Fehlt da die Grundspannung? Hat sie sich davon ein bisschen blenden lassen, dass viele Leute davon ausgingen, dass Amanda Nunes eine relativ gut schlagbare Gegnerin ist? War vielleicht sonst noch irgendwas? Also es ist schon erschreckend aus meiner Sicht, wie dieser Leistungsabfall von Misha Tate jetzt zu bewerten ist. Also ja, damit habe ich so nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit so einer deutlichen Niederlage hätte ich nicht gerechnet. Nicht, dass ich nicht glaube, dass Amanda Nunes eine Chance hat, gerade mit diesem Knockout in der ersten Runde oder in dem Fall mit der Submission, aber in der Art und Weise, so deutlich hätte ich es nicht gedacht, muss ich sagen. Ich finde, es ist total, ist doch super, ist exakt genauso, wie es von der Prognose her zu erwarten wird. Entweder sie wird früh verkloppt oder sie gewinnt. Das war ja im Grunde genommen die Prognose, nur haben wir gedacht, das mit dem Verkloppen, das kriegt die Nunes nicht hin. Man wusste ja, dass die Nunes eigentlich ihre Kämpfe in der ersten oder zweiten Runde gewinnt und dann halt eben, indem sie die Leute dominant niederknüppelt. Und die einzige Fehleinschätzung war halt, dass Tate das überleben würde. Von daher, und Misha Tate hat schon immer gedacht, sie bricht einfach die Hände ihres Gegners mit ihrem Gesicht und danach geht's bergauf. Also defensiv war die jetzt noch nie wahnsinnig stark. Die sah im Stehen sogar gegen Rousey scheiße aus. Und wir wissen beide, dass Rousey jetzt, ne, also Stand-up und so. Also das ist ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ich finde, der Kampf ist eigentlich wirklich fast zu 100% den Erwartungen nach verlaufen. Und also was einen Nunes-Sieg angeht, ja, genau so hätte ich es erwartet. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber ansonsten in der Art. Wie geht's jetzt weiter in der Bantamweight Division? Und zweite Frage, schadet das so ein bisschen dem Titel, dass der so häufig wechselt, seitdem Ronda Rousey weg ist? Also ist da so dein Gefühl, Mensch, die Alte soll mal zurückkommen, dass hier wieder ein bisschen Ordnung herrscht in der Bantamweight Division? Oder was ist so dein Gefühl zu den häufig wechselnden Champions? Ist ja nicht nur die Bantamweight Division, sondern auch zum Beispiel das Lightweight. Ich bin ja so ein Spezialfall. Ich mag eigentlich dominante Champions normalerweise nicht so gerne, weil sie für mich viele Titelkämpfe uninteressant machen. Anderson Silva war in der Hinsicht ein echt anstrengender Champion, weil man so dachte so, er kämpft gegen Damian Maia, langweilig, ja. Also das war halt so ein Ding, wo man eigentlich immer relativ sicher glaubte zu wissen, wie der Kampf ausgeht. Diese Gewichtsklassen, wo dann der Titel so ein bisschen rumgereicht wird, finde ich deswegen eigentlich interessanter. Aber natürlich ist es so, dass es jetzt vor allem, wo Jones sich so aus dem Spiel genommen hat, eigentlich überhaupt keine Gewichtsklasse mehr gibt, wo du irgendwo jemanden hast, der sich so aus der Masse hervorhebt. Und ich glaube, dieses Gesamtbild, das ist schwierig für die UFC, weil es fehlen ihnen jetzt echt diese Superathleten, diese George St. Pierres oder diese John Joneses oder so, die man hervorzeigen kann und sagen kann, mein Gott, was für ein Gott unter Menschen ist das? Und das ist ihnen jetzt schon ziemlich verloren gegangen. Und selbst Aldo, obwohl er jetzt ja quasi da wie an der Featherweight Division wieder sich zurückgemeldet hat, dadurch, solange er die Niederlage gegen McGregor nicht wieder gut gemacht hat oder sowas, fällt er da leider auch raus, obwohl er tatsächlich weiterhin ein Gott unter Menschen ist, finde ich, wie er in dem Kampf bewiesen hat. Aber das ist, glaube ich, so, dieses Gesamtbild ist, glaube ich, ein bisschen kritisch. Aber ansonsten, Bantamweight, auch da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, so eine schwache Division wundert mich überhaupt nicht, wenn da der Titel jetzt einfach rumgereicht wird. Dann kommt die Home wieder und kloppt die Nunes weg und vielleicht kommt irgendwann die Rousey wieder und gewinnt auch mal wieder und so weiter und so fort. Es wäre ganz interessant, wenn Ronda Rousey wiederkäme, einfach nur, weil es da viele interessante Paarungen gibt. Und auch da, jetzt, wo sie nicht mehr so unangreifbar ist und man nicht vorher immer nur so denkt, so, oh, okay, ja, auf den Boden und fertig. Das jetzt finde ich das auch viel interessanter. Also ich finde jetzt auch überhaupt, die ganze Storyline ist jetzt viel interessanter. Wenn Rousey wiederkommt, nachdem sie da erstmal so ihren Nervenzusammenbruch hatte, ja, fängt sie sich wirklich wieder? Wie sieht die Performance aus? Kann sie nochmal dominant sein und so? Da gibt es ganz viele interessante Fragen, wo ich mir denke, so, das würde ich mir echt gefallen lassen, wenn sie wieder da wäre. Die würde der Gewichtsklasse sehr gut tun. Ist für dich Joanna Peña reif für einen Titelkampf? Weil sie wird ja auch damit in Verbindung gebracht, dass sie als nächstes um den Titel kämpfen könnte. Da habe ich ja beim letzten Mal schon falsch getippt. Ich habe ja schon gedacht, dass sie für Katherine Ngannou noch nicht reif ist. Da habe ich aber tatsächlich Katherine Ngannou anscheinend ein bisschen überschätzt, weil ich fand die Performance in dem Peña-Kampf jetzt nicht so überzeugend. Hatte sie besser in Erinnerung zumindest. Vielleicht war die Erinnerung falsch oder vielleicht war sie auch einfach jetzt auch wieder so, nachdem sie eine ganze Weile außer Gefecht war, noch nicht ganz wieder auf der Höhe, das weiß ich nicht. Also die Peña in dem Kampf fand ich immer noch nicht geil, ehrlich gesagt. Hab immer noch gedacht so, ja, okay, aber andererseits ist es, wie gesagt, die Women's Bantamweight Division. Von daher, aber also Peña gegen Nunes, da würde ich auch auf die Gefahr hin, dass die Peña mich schon wieder Lügen straft, schon wieder sagen, ja, also da würde ich sogar noch viel deutlicher sagen, das verliert sie. Aber es wäre schon merkwürdig irgendwie so als Bantamweight-Champion-Kampf. Also wenn man sich überlegt, was für eine Strahlkraft diese Division mit Ronda Rousey hatte, nicht jetzt die Gegnerinnen standen da im Fokus, sondern Ronda. Und jetzt treffen da zwei aufeinander, die man so vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb Jahren bei den Prelims oder Early Prelims erwartet hätte. Also das, ja, wäre zwar interessant, aber auch ein bisschen merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe so ein bisschen, dass Holly Holm ihren Kampf in 10 Tagen gewinnt gegen Shevchenko, weil wenn natürlich jetzt Valentina Shevchenko gewinnt, dann ist die ganze Division im Endeffekt total auf den Kopf gestellt. Und du kannst eigentlich nochmal bei Null anfangen. Ja, ja, so. Oh, schrecklich. Also das macht so ein bisschen, ja, ist schwierig, weil ich sehe es wie du, man braucht schon so ein paar Zugpferde, man braucht schon so ein paar Stars. Und gerade in diesen Gewichtsklassen, die Stars hatten, Schwergewicht, Halbschwergewicht, Mittelgewicht und so, da fehlt das ja auch, dass du so diesen einen dominanten Kämpfer hast. Hast du ja schon gesagt. Und die leichteren Jungs, die haben halt einfach nicht dieses Standing. Also bestes Beispiel ist Demetrius Johnson. Wenn das ein Mittelgewichtler wäre oder ein Halbschwergewichtler, was wäre das für ein Star? Aber im Fliegengewicht interessiert es halt keine Sau. Und ich glaube, auch im Bantamweight reicht ein Dominic Cruz nicht aus, um ja jetzt große Pay-Per-Views oder viel Pay-Per-Views zu verkaufen. Also hat ja noch nie gereicht. Nee. Der Cruz interessiert keine Sau, was absolut echt schade ist. Und du siehst das ja auch bei den Pound-for-Pound-Rankings. Man muss natürlich da auch immer wieder ein Fragezeichen dahinter machen, wie aussagekräftig die sind. Aber dennoch, wenn du jetzt schaust, die aktuellen Pound-for-Pound-Rankings, Demetrius Johnson, Dominic Cruz, John Jones nehmen wir mal raus. Dann hast du Robbie Lawler. Das sind alles keine großen Pay-Per-View-Draws. Du hast dann zwar einen Conor McGregor, aber da muss man auch mal abwarten. Wenn der jetzt gegen Diaz verliert und unter Umständen dann den Titel an Aldo wieder abgibt, dann kann das Ding auch schnell vorbei sein. Also der wird natürlich immer Pay-Per-Views verkaufen können, weil er eine große Klappe hat. Aber dieser ganz große Hype könnte sich dann auch legen. Und es ist eigentlich kein Kämpfer dabei, den man so in den nächsten 3-4 Jahren als mögliches Zugpferd ausmachen könnte. Aber ich erinnere daran, ein ähnliches Phänomen hatten wir 2014. Da hat auch keiner damit gerechnet, dass ein Conor McGregor auftaucht und das ganze Business auf den Kopf stellt und auch nicht, dass Ronda Rousey so bekannt und dominant wird in diesem Sport. Das stimmt. Ja. Ist immer die Frage natürlich, hat man irgendjemanden auf dem Schirm, dem man das zutraut, insbesondere halt in den Gewichtsklassen, die traditionell zumindest so die großen Stars hervorgebracht haben. Andererseits, naja, gut, diese Einschränkung ist ja auch schon wieder witzlos geworden, nachdem McGregor bewiesen hat, dass eben Star Power kommt durch das Charisma und durch die Person und nicht durch die Gewichtsklasse. Man hat ja früher immer so ein bisschen rumspekuliert, dass es eigentlich daran liegt, dass die leichten Gewichtsklassen die Leute nicht interessieren. Jetzt wissen wir auch, dass das eigentlich ziemlicher Quatsch war. Auch Demetrius Johnson, das ist ja der Über-Cormier, ja, Cormier im Quadrat, der ist ja noch uninteressanter, weil er halt noch anständiger und noch netter ist und keine Ahnung, also das die meiste Kante an Demetrius Johnson ist, dass er irgendwie, glaube ich, Xbox live streamt, also furchtbar. Stimmt, dass er auf Twitch relativ erfolgreich ist, das ist richtig. Ja, nee, es ist schwer vorherzusagen, ob es da Kämpfer gibt, die in den nächsten Jahren so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen können, dass sie wirklich Zugpferde der UFC werden. Natürlich gibt es jetzt so für so Hardcore-Fans, wie wir sie sind, so Namen wie Yair Rodriguez oder so, die einfach Spaß machen anzugucken. Auch ein Brian Ortega würde ich da nennen, aber ja, die verlieren zweimal oder einmal und dann ist das Thema auch schon wieder durch. Es ist schwierig vorherzusagen, weil es, glaube ich, halt auch schwer ist, in diesem Sport irgendwie so einen klaren Weg auszumachen. Also im Boxen kannst du halt den zukünftigen möglichen Stars dann irgendwie so ein paar leichte Gegner geben und die damit aufbauen. Aber wenn du in der UFC bist, geht das halt nicht. Da kann jederzeit halt irgendein namenloser Kämpfer kommen, der kurzfristig einspringt, weil ein anderer Kämpfer ausfällt und dir einen möglichen potenziellen Star zerschießen. Das ist das große Problem, das die UFC hat, aber das es dann auch wieder ausmacht, diesen Sport. Also das ist, ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und vor allem auch, wie sich die Bantamweight Division der Frauen entwickelt. Das wird interessant sein. Ich glaube, das haben wir dann. Aber was ich natürlich unbedingt auch noch ansprechen muss, ist natürlich ein Kampf, den man so auch vor einem Jahr nicht erwartet hätte. Jedenfalls nicht um den Middleweight-Titel, nämlich Michael Bisping gegen Dan Henderson. Sie machen es wirklich, André, Sie machen es wirklich. Ich hätte nie damit gerechnet, dass Sie es machen. In Manchester im Herbst soll es soweit sein, die zwei Größten dieser Gewichtsklasse. Natürlich Spaß beiseite. Die Nummer 13 trifft auf den Titelträger Michael Bisping. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das vor 2 Jahren, vor 3 Jahren gedacht? Anderson Silva war ein Champion. Chris Weidman, Luke Rockeholde, wie es Lyoto Machida immer so schön sagt. Und dann Bisping mit seiner ersten Titelverteidigung gegen Dan Henderson. Was sind deine Gedanken zu diesem unfassbaren Main Event? Das ist absolut glorreich, wenn du mich fragst, ehrlich gesagt. Ich kann es nicht akzeptieren. Es ist natürlich sportlich gesehen, es ist natürlich ein riesiger Autounfall, ja. Aber das heißt ja auch, man kann nicht wegschauen. Also das Ding ist natürlich, ja klar, haben sie hier Jacare überfahren, sozusagen, wenn du so willst. Ja. Aber eigentlich, ja, eigentlich, so tief in meinem Herzen muss ich ehrlich sagen, ich finde es ziemlich cool. Ja. Und ich erkläre dir auch, warum. Und zwar erstens, weil ich Luke Rockhold nicht leiden kann. Das ist ein Argument. Und ich hatte die Befürchtung, dass sie vielleicht tatsächlich sozusagen sich der Schwäche hingeben, irgendwie da so einen Rematch einzusetzen oder so. Das fände ich ja schrecklich. Zweitens, Michael Bisping hat es so verdient. Das ist halt so eine coole Feel-Good-Story, hat sich da über Jahre abgerackert, ist immer kurz auch noch nur vor dem Title-Shot gescheitert, nicht am Titelkampf selber, sondern kurz vorher immer krepiert und auf der Strecke geblieben. Trotzdem hat er sich immer wieder aufgerappelt. Alle Leute haben gesagt, der Bisping wird nie einen Titel haben. Never ever. Ich hätte es auch immer gesagt. Also, nee, das wird nichts mehr. Kann froh sein, wenn er jemals einen Titelkampf kriegt. Selbst das hätte ich ihm wahrscheinlich nicht mehr zugetraut. Und dann springt er da last minute gegen Luke Rockhold ein. Ich hätte mein Haus drauf verwettet, dass er vermobbt wird von oben bis unten. Ja, ich hätte wirklich. Und da gewinnt er auch noch. Auch noch gegen Luke Rockhold, ja, also diesen wundervollen Unsympathen. Großartig. Und vor allem, also so nach dieser Lebensleistung hat Michael Bisping es halt verdient, jetzt den Platz an der Sonne mal kurz auszukosten. Und deswegen finde ich das emotional, bin ich einfach sehr damit einverstanden, dass er sich jetzt erstmal noch einen Kampf gönnt, den er tatsächlich gewinnen kann. Und es macht den Titelkampf für mich einfach auch insofern interessanter, wenn das Michael Bisping gegen Chris Weidman wäre, gegen Luke Rockhold wäre, gegen Jacare wäre. Ich wäre relativ sicher, wer gewinnt. Bei Michael Bisping gegen Dan Henderson bin ich das nicht und ein ausgewogener Kampf ist immer spannender für mich. Aber alles deutet darauf hin, dass Dan Henderson diesen Kampf gewinnen muss. Michael Bisping ist verflucht. Erstens mal, weil es halt einfach so blöde in dieses ganze Konzept passen würde, dass auf einmal Dan Henderson mit 120 Jahren nochmal Middleweight Champion wird, dann finde ich es immer schwierig mit diesen Homecoming-Geschichten, ja. Also Stipe Miocic hat ja auch das Vergnügen, seinen Titel in seiner Heimatstadt verteidigen zu dürfen beim ersten Mal. Ich bin der Meinung, dass es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wäre, wenn er auswärts, sage ich jetzt mal, irgendwie gekämpft hätte, weil ich glaube, dass das was mit deinem Kopf macht, wenn du da zu Hause bist und von allen umjubelt wirst, du bist der große Star, das ganze Event ist nur auf dich zugeschnitten, das finde ich immer ein bisschen, weißt du, da ist so ein bisschen vorprogrammiert, dass irgendwas nicht so richtig funktioniert, also das große Happy End bleibt da meistens aus, ist so mein Bauchgefühl immer, und Dan Henderson hat halt wirklich die Power, dich jederzeit K.O. zu schlagen, so, und bei Bisping bin ich der Meinung, dass das gegen Luke Rockhold vielleicht eine einmalige Sache war. Jetzt hast du also unter Umständen einen 5-Runden-Kampf vor dir. Der eine, den kannst du nicht K.O. schlagen und der andere kann dich jederzeit K.O. schlagen. Und ich glaube, dass dann Dan Henderson irgendwann da mal den einen Schlag durchbringt und Michael Bisping zu Boden schickt. Und das wäre meine größte Befürchtung. Dann hast du halt Dan Henderson als Middleweight-Champ. Alter, das kann ich nie akzeptieren. Tut mir wirklich leid. Auch da muss ich wieder sagen, ehrlich gesagt, nein, dieser Kampf kann nicht schlecht ausgehen. Entweder die Michael Bisping Feelgood-Story setzt sich fort oder Dan Henderson, ja, der ehemalige Pride-Champion, ja, der ehemalige Strikeforce-Champion, schafft's doch noch, am Ende seiner Karriere einen UFC-Titel irgendwie sich zu erarbeiten. Und dann hoffentlich, wird nicht passieren, aber hoffentlich, ja, setzt er sich auf sein Pferd und reitet sofort in den Sonnenuntergang und sagt, hier, Michael Bisping, hast du deinen Gürtel wieder? Und jetzt kämpf noch mal gegen Luke Rockhold und dann schauen wir mal, wer ihn am Ende hat oder so. Also aus so einer rein nostalgischen Sicht, ich habe es ja schon mal erzählt, ich bin in MMA eingestiegen, eigentlich über Pride damals. Und dass der alte Henderson jetzt tatsächlich überhaupt die Chance hat, so nochmal auf den letzten Metern nochmal einen Titelkampf zu haben, den er sogar gewinnen könnte, finde ich fantastisch. Ich glaube allerdings, dass der Bisping gewinnt diesmal. Es ist romantisch, da gebe ich dir recht. Also das ist definitiv so. Aber für mich ist es halt schon ein Sport und ich bin der Meinung, es sollten die Besten gegeneinander antreten, wenn das möglich ist. Und in dem Fall ist es halt so, dass wir nicht davon reden, dass Dan Henderson irgendwie der Viertbeste ist oder der Fünftbeste, sondern Dan Henderson, ja, ist halt, wenn man die Rankings berücksichtigt, auf Platz 13. Und auch wo so war denn Michael Bisping, bevor er Champion geworden ist? Ich glaube 9 oder 8 oder so. Also siehst du, das ist schon das nicht so viel. Aber da gebe ich, pass auf, da mache ich eine Ausnahme, weil halt eben der eigentliche Gegner kurzfristig ausgefallen ist und man musste schnell Ersatz finden. Ich glaube 11 Tage oder 10 Tage waren es. Da lasse ich mir das gefallen. Und da war ja auch nicht die erste Reaktion seitens der UFC zu sagen, wir fragen mal den Bisping, sondern haben sie auch bei Jacare zuerst nachgefragt. Also ich finde, dass man hier Jacare, Whiteman, Rockhold einfach so so ein bisschen übergeht in dem Moment. Es ist vielleicht auch einfach nur eine persönliche Abneigung, die sich hier bei mir gerade ausdrückt. Aber ich bin halt Chris Whiteman-Fan. Und das kann es doch einfach nicht sein, dass dieser Junge nicht sein Rematch bekommt. Der hat einmal einen Wheelkick probiert. Meine Güte, das kann doch dem Besten mal passieren, dass so ein Ding in die Hose geht. Ich will einfach, dass der jetzt sein Rückmatch bekommt und seinen Titel wieder bekommt. Der Chris Whiteman, der muss doch um den Titel kämpfen. André, das können wir uns nicht bieten lassen. Wie geht's für den weiter? Gegen Rockhold oder gegen Jacare oder gegen den wiederkehrenden Yoel Romero? Oh, der André ist weg. Ich werde verrückt. Was ist denn jetzt los? Es ist hier offensichtlich gerade so eine Art Internetproblem aufgetreten. In solchen Momenten habe ich gelernt, einfach weiterzureden und so zu tun, als wäre nichts. Ich versuche jetzt nebenbei einfach mal das Gespräch bzw. Skype neu zu starten, denn es scheint für mich ein klassisches Skype-Problem zu sein. Jetzt versuchen wir, ihn nochmal anzurufen. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Ist eigentlich das Problem auf meiner Seite oder liegt das Problem auf der Seite des Herrn Peschkes? Das wird sich gerade... da war er. Jetzt ist er wieder da. Da ist er wieder. Ja. Hallo. Ja, was ist denn da passiert? Ich weiß es nicht. Es war einfach der Dan Henderson, der diese Leitung ausgenockt hat. Das war der Schock wahrscheinlich, ja. Skype hat auch gesagt so, beep it, Dan Henderson. Ja, also das kann ja wirklich nicht sein. Ja, also wir müssen uns natürlich jetzt mit diesem Gedanken anfreunden, dass Dan Henderson auf Michael Bisping trifft. Bei diesem Alter von Dan Henderson kann man aber jederzeit damit rechnen, dass er seine Karriere kurzfristig beenden muss. Also von daher besteht noch Hoffnung, dass Whiteman doch noch seinen Rückkampf bekommt endlich. Ich bin einfach zu großer Whiteman-Fan. Ich bin ehrlich. Ich gebe dir auch recht, dass das aus so einer reinen sportlichen Perspektive ist es natürlich eine völlig unentschuldbare Paarung. Aber da sitze ich so da und denke mir so, mein Gott, also da haben wir schon Schlimmeres gesehen, was ich weniger nachvollziehen konnte. Also von daher... Ich bin damit einverstanden. Als die Leitung zusammenbrach, stellte ich dir folgende Frage. Wie geht's weiter für Whiteman, Jacare, Rockhold und natürlich auch dem wiederkehrenden Yoel Romero? Wie würdest du diese 4 jetzt gegeneinander stellen? Man könnte ja so ein Mini-Turnier draus machen. Könnte man ja. Was schade daran ist, dass dann das Whiteman-Rockhold-Rematch verloren ginge, weil man logischerweise, also die Paarung fände ich cool, aber Jacare und Romero rematchen zu lassen, ehrlich gesagt, ist relativ überflüssig. Von daher, aber ich würde ehrlich gesagt, also sonst hätte ich gesagt, so, hey, Rockhold Whiteman, damit könnte ich mich durchaus anfreunden, ehrlich gesagt. Wenn man die 4 untereinander so durchmischt, das macht tatsächlich aber dann wahrscheinlich am meisten Sinn, sowas wie Whiteman, Romero und dann hier Rockhold und Jacare nochmal, die haben ja auch schon vorher und so, da kann man dann auch wahrscheinlich auch über die Historie der vorigen Kämpfe nochmal ein bisschen in der Promotion arbeiten, könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber also unter den 4 ist jede Paarung cool. Würdest du die mit auf dieselbe Card packen, dass man so eine Art Middleweight Pay-Per-View erstellt? Fände ich geil. In Manchester soll das Ganze stattfinden? Da wird es allerdings nicht passieren. Es ist viel zu gut für eine Euro-Karte. Ja, vielleicht sehen das die neuen Besitzer der UFC anders. Das wäre nochmal was. Ich weiß nicht, ich fände es ja super. Also dann würde ich sagen, dann gucke ich mal, was so ein Flug nach Manchester kostet, muss ich ja gestehen. Ja, werde ich eh gucken, aber wenn Bisping in Manchester verteidigt, das wäre schon geil. Das ist bestimmt ein Ereignis. Das Problem wird wahrscheinlich nur sein, eine Karte zu bekommen. Deswegen ja, 100 Pro, das wird schwer. Wir müssen uns einfach so sehr mit diesem Podcast anstrengen, dass wir ganz viele Akkreditierungen bekommen. Ich habe es schon einmal geschafft, also das muss wieder gehen. Also ich rufe, es gibt ja da diese Susanne Brandes, die dafür zuständig ist. Man kann diesen Namen ja ruhig nennen, weil sie ist ja so eine PR-Agentur, das ist ja öffentlich. Und das ist eigentlich eine sehr umgängliche Person. Also wenn man sich an die wendet, kann man da mit Sicherheit das ein oder andere möglich machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann gleich für ein Pay-Per-View machbar wäre oder so, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass man da das ein oder andere ja, auf die Beine stellen kann. So möchte ich das mal sagen. Gut, André, hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest an dieser Stelle in Sachen MMA oder sonstige Projekte deinerseits? Nee, also ehrlich gesagt, ich glaube, in Sachen MMA sind wir ganz gut ausdiskutiert so für heute. Also außer ist es mir was entgangen, dadurch, dass ich die aktuelle Karte noch nicht gesehen habe, befinde ich mich so ein bisschen gerade ja im MMA-Blackout. Ich besuche dann selbstverständlich erstmal keine News-Seite, bis ich das gesehen habe. Das kann dann manchmal so ein bisschen schmerzhaft sein. Ich bin das so gewohnt dann übrigens, ja. Morgens setze ich mich an den Rechner und ich habe es ja schon mal erzählt, ich lese meistens Bloody Elbow und dann ist es so ganz automatisch, gehe ich dann so da drauf und dann ist es manchmal so klick, la la la und so, nein, schnell weg, das Tab weg. Von daher, aber ja, also mit dieser Einschränkung, nee, ich glaube, das ist durch. Ansonsten sage ich nochmal, wer tatsächlich sich für Computerspiele interessiert, ich habe auch einen Podcast und unsere Webseite lautet gamespodcast.de. Ja, und ansonsten nochmal Dankeschön für die Einladung. Ich sage auch nochmal an deine Zuhörer, lasst euch nicht lumpen, bewertet den Podcast auch auf iTunes gut. Ja, das hilft immens. Also diese Aufrufe und auch die von euch dann eingehenden Bewertungen sorgen einfach dafür, dass man so ein bisschen in den jeweiligen Charts, in den Kategorien zum Beispiel bei uns Sport, ein bisschen nach oben schwimmt und dann werden andere auf diesen Podcast aufmerksam, hören mal rein und unter Umständen gefällt denen das. Eine Frage muss ich natürlich noch loswerden. In der aktuellen Zeit ist ein Thema ganz, ganz groß. Und wenn ich schon einen Computerspiel-Experten hier habe, Pokémon Go, dann muss ich dich fragen, also weil ich verstehe es halt einfach nicht. Ich habe mir das gestern einfach mal runtergeladen, weil ich wollte natürlich wissen, was es ist. Dann habe ich mir das so angeguckt und dachte so, das ist doch Dreck. Und dann habe ich meiner Tochter das gezeigt und habe gesagt, guck mal hier, da kannst du so Pokémons. Und die hat auch gesagt, ach nee, Papa, lass mal Inliner laufen, das ist irgendwie schöner. Und ich frage dich jetzt mal, hat dich das Pokémon Go-Fieber auch schon erfasst oder verachtest du das? Es gibt, glaube ich, nur eine der beiden Meinungen. Nee, ich bewege mich, glaube ich, in einem Weder-noch-Stadium so ein bisschen. Also grundsätzlich für Pokémon Go, so wie ich das verstanden habe, ich habe das selber noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen, benutzt ja Free-to-Play-Mechaniken. Das heißt, man kauft sich da so kleine Ingame-Währung, glaube ich, um da irgendwo eventuell Dinge im Spiel freizuschalten. Du kannst erstmal for free losspielen. Das ist sozusagen ja, der Köder ja, an der ganzen Sache, genau. Ich bin bekannter Verächter von Free-to-Play-Mechaniken in Computerspielen. Dementsprechend von der Seite her rümpfe ich da automatisch immer erstmal so ein bisschen die Nase. Das ist in so ungefähr 2% der Fälle ein bisschen unverdient, aber 98% der Spiele, die solche Mechaniken einsetzen, denke ich, sind meiner Meinung nach, sollte man eigentlich einfach liegen lassen. Das so grundsätzlich dazu. Und ansonsten ist es so ein Ding, ich bin einerseits überrascht, aber nicht überrascht. Spiele wie Pokémon Go gab es vorher auch schon. Also diese Augmented Reality Games, da wird dann in ein Kamerabild der Umgebung, werden irgendwelche Spielfiguren oder andere Spielelemente reinprojiziert, sodass es dann aussieht, als würden sie in der realen Welt irgendwo herumlaufen oder sonst irgendwie mit der realen Welt interagieren. Das gab es auf dem 3DS schon, das gab es auf der PlayStation Vita schon, das gab es auch schon auf anderen Handys. Das ist nichts Neues. Jetzt hat es aber eine kombiniert, beziehungsweise ich glaube, Niantic. Ah, da ist er wieder. War ich kurz weg? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es an meiner Internetleitung liegt oder an deiner. Ist aber auch egal, wir kriegen das jetzt hier noch zu Ende. Erzähl bitte weiter. An welcher Stelle bin ich denn abgebrochen? Du warst nur 2 Sekunden weg. Ah, okay. Also wie gesagt, also jetzt hat halt Nintendo, beziehungsweise ich glaube, der Entwickler heißt Niantic, hat halt diese Pokémon-Lizenz verbunden mit so einem Spiel, das halt auch dieses Geolocation-Feature benutzt. Das heißt, du musst in der echten Welt an irgendeine Stelle gehen, um dort Pokémons zu fangen. Beziehungsweise es gibt auch noch eine Alternative, wo diese so in VR-Umgebungen gefangen werden, aber das ist sozusagen dann die Air-Version. Also das ist so, das ist ja das, was die Faszination dieses Spiels ausmacht, dass du in der echten Welt rumläufst und dann kannst du halt von mir aus in München am Marienplatz ein besonders seltenes Pokémon fangen und dann rennst du da hin und fängst da dieses blöde Pokémon oder auch nicht. Und dadurch, dass Pokémon einfach eine unfassbar große Lizenz ist, also so groß, dass Nintendo das in eine eigene Company ausgegliedert hat, dadurch ist das natürlich erstmal was ganz anderes. Jetzt werden auf einmal ganz viele Leute auf diese Art Spiel aufmerksam, die wahrscheinlich all die anderen Feldversuche in dem Bereich alle völlig übersehen haben, weil die einfach total unter ihrem Radar geflogen sind. Und dann hast du so die erste Zutat für diesen Hype. Dann ist es auch wirtschaftlich ein bedeutsames Ding. Bei Nintendo ist es so, dass insbesondere die Investoren seit Jahren schreien, die sollen mal aufhören, nicht nur für ihre eigene Hardware zu produzieren. Das schreien sie natürlich umso lauter, seitdem sich die neueste Hardware von denen, die Wii U, nicht so gut verkauft hat. Und jetzt fängt Nintendo an, in diesem Mobile-Sektor zu operieren und hat da bisher so ein paar erste tapsige Versuche gemacht und Pokémon Go ist jetzt sozusagen so die erste große Auskopplung und dann geht es so durch die Decke und wird zu so einem, ja, Medienhype slash viralen Ereignis, was dazu geführt hat, dass die Nintendo-Aktie enorm nach oben geschossen ist, was wiederum dazu geführt hat, dass Wirtschaftspresse auch noch angefangen hat, darüber zu berichten über Pokémon Go. Und dann zum dritten ist Pokémon Go ein wundervolles Beispiel, um zu beobachten, wie halt Online-Journalismus heutzutage funktioniert. Das heißt, das Ding fängt an und wird populär, dann werden viele Leute darauf aufmerksam und werden neugierig, getragen von der Stärke dieser Pokémon-Marke. Dann erscheint das bei Google. Ja, es gibt bei Google verschiedene Instrumente, mit denen man zum Beispiel nachschauen kann, wie viele Suchanfragen zu bestimmten Themen ergehen. Eines davon nennt sich Google Trends. Und ganz viele Redaktionen schauen dann da drauf und sagen, es trendet Pokémon Go. Und zwar auch noch diese oder jener Suchbegriff. Und dann schreiben sie eine Meldung dazu. Und zwei Stunden später sehen sie, ah, zu dem Suchbegriff brauchen wir auch eine Meldung. Und schon gibt es zwei Meldungen dazu. Und da bedauerlicherweise ganz viele Redaktionen inzwischen sogar schwerpunktmäßig so arbeiten, überschwemmt eine Flut von Pokémon-Go-Meldungen auf einmal diese ganzen Webseiten. Und dann angrenzende Medien sehen sowas, wie zum Beispiel Fernsehen, die da in sowas nicht so tief drin stecken, und sehen, oh mein Gott, die ganze andere Medienlandschaft rastet total aus, wegen irgendwas namens Pokémon-Go, was ist das? Wir sollten auch darüber berichten. Und so setzt sich das dann hinterher fort. Ja. Und dann hat man diesen Schneeball-Effekt, wo was relativ Kleines auf einmal zu so einer Lawine wird. Ja, also ein bisschen könnte man fast schon sagen, das rettet Nintendo auch gerade so ein bisschen den Arsch, oder? Dieses ganze Pokémon-Ding. Hatten die nicht ein bisschen Probleme so? Also ich meine, ich bin natürlich nicht so drin in diesem Metier wie du, aber das, was ich am Rande mitbekommen habe. Ich sag mal, Nintendos Arsch stand nie zur Verhandlung, aber Nintendo hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich sag ja, Nintendo ist einer der letzten großen traditionsreichen Hersteller von Spielekonsolen insbesondere. Ist auch sozusagen die letzte Bastion, was Handheld-Konsolen angeht mit dem 3DS. Und die Wii U von denen, die hat sehr, sehr stark unterperformt. Also die hat sich wirklich nicht gut verkauft. Jetzt hatte Nintendo schon andere Konsolen, Hardware-Generationen, die auch schlecht gelaufen sind. Und danach haben sie dann aber zum Beispiel mit der Wii auf einmal einen riesigen Überraschungserfolg hingelegt. Und Nintendo hat legendär große Cash-Reserven. Das heißt, wenn die mal zwischendrin einen Flop machen, das können die sich locker leisten. Das heißt also, da war jetzt nie irgendwie akute Gefahr, aber es war halt, sag mal, man hat schon positiver über Nintendo gesprochen. Sie haben eine neue Hardware in Arbeit, eine neue Konsole namens NX, die soll dann aber erst wahrscheinlich im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Das heißt, so richtig große Neuigkeiten aus dem Hause Nintendo, die sind halt noch in weiter Ferne. Und insofern hat Nintendo ihnen da eine Frischzellenkur verpasst, weil sie jetzt auf einmal erstmal wieder endlich so richtig mit einem großen Erfolg im Gespräch sind und wie ich es vorher schon sagte, weil halt die ganzen Investoren sagen so, yeah, diese ganze Mobile-Geschichte zahlt sich aus und wenn Nintendo da mit seinen ganzen anderen starken Marken, neben Pokémon haben sie ja noch Mario und was weiß ich was alles, auch noch in diesen Mobile-Sektor reingeht, das auch noch so individuell angepasst an diese Handy-Plattform macht, dass deswegen ihnen nicht die ganzen Konsolenkäufer weglaufen, also ihre traditionelle Zielgruppe, perfekt, ja, dann lohnt sich's wieder und deswegen geht's denen jetzt so gut. Also, ihr merkt schon, noch mehr über Games könnt ihr wirklich nur bei Auf ein Bier erfahren und das Ganze dann auch noch detailliert und schlau vorgetragen. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. André, ich sag auch nochmal vielen, vielen Dank. Hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Es gibt ja einiges immer zu besprechen in Sachen MMA und UFC. Und ich denke mal, die nächsten Wochen und Monate werden da keine Ausnahme sein. Ja, immer mehr als wir denken vor allem. Ne? Wie war das? Ja, aber das ist ja super. Können wir von 9:30 bis 10:30 machen? Ja, das ist immer ein bisschen optimistisch meinerseits gedacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein schönes Gespräch über meine Lieblingssportart ist mir es dann auch wert, ein wenig später ins Bett zu kommen. Keine Frage. Gut, vielen Dank und ich wünsche viel Spaß mit der... Jetzt würde ich es wirklich sagen, Zufall-Card, aber es ist natürlich Zufalls-Card, also man kommt da schnell durcheinander. Melde dich, wenn du es gesehen hast, mich interessiert deine Meinung dazu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut gemacht. Ciao.